Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Die 5. Folge Uncommon Taste. Wieder mit Merlin und Joe. Und diese Woche auch wieder mit einem gesunden Joe, der letzte Woche etwas krank war. Joe, wie geht's dir? Dir geht's wieder besser? Ja, mir geht's wieder gut. Bin wieder vollständig geheilt, könnte man sagen. Kein Schnupfen mehr, kein Husten, kein nichts. Also völlig beschwerdefrei. Ansonsten geht's mir also auch wieder sehr gut. Ja, ihr habt mich auf jeden Fall wieder. Ausgezeichnet. Aber so langsam machen sich bei mir Entzugserscheinung bemerkbar. Ich vermisse meine Heimkonsolen so ein bisschen. Die Handhelds bringen es dann halt doch nicht im Endeffekt oder auf langfristiger Zeit. Ich spüre deinen Schmerz. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie nachvollziehen könnte, weil ich habe zusätzlich zu meinem PC außerdem noch die Konsole hier stehen. Aber ich kann ja mir gut vorstellen, wahrscheinlich würde es mir ähnlich gehen. Ich wünsche dir einen Grafikkartendefekt. Den wünsche ich mir, ja, dann spiele ich ja Konsole. Ist auch egal. Ja, naja, also mir geht's auch gut. Ich kann mich nicht beschweren, wie gesagt, ich bin fantastisch technisch ausgestattet im Gegensatz zu Joe. Und auch allgemein hat mich die ganze Erkältungsphase doch ein wenig verpasst, zumindest die erste. Jetzt hat's angefangen hier zu schneien, Tübingen. Und entsprechend, sieht's jetzt für zukunftsprognosenmäßig für die nächste Zeit schlecht aus. Irgendwann werde ich bestimmt noch krank, aber noch geht's mir gut und ich wehre mich so lange, wie es geht. Diese Woche haben wir auch wieder eine News-Übersicht für euch, genau wie letzte Woche, und das hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Wir hoffen euch auch, wenn nicht, wie gesagt, dann beschwert euch bei uns, aber letzte Woche haben wir es ja etwas kürzer gemacht, die einzelnen News-Teile, die einzelnen News-Stories, und haben dafür einfach ein paar mehr gemacht. Das machen wir diese Woche wieder. Wir haben wieder 6 einzelne News-Teile und ich werde einfach mal kurz Übersicht geben. Wir werden als erstes über Star Wars The Old Republic reden. Das wird demnächst zum Free-to-Play-Modell übergehen, dann wird es das parallel geben, Free-to-Play und also ein Abonnementsystem. Da werden wir kurz die Details nennen, kurz drüber reden. Dann wird Joe etwas zu den aktuellsten News zu Final Fantasy sagen, hauptsächlich Final Fantasy Type Zero. Da gibt es News zur Lokalisierung. Dann werde ich etwas zum Mass Effect sagen. Auch da gab es mehrere News, unter anderem zum Anime, der demnächst erscheint. Vor allem auch zu Ankündigungen bzw. zu einem Interview, das mit BioWare geführt wurde, wo sie Stellung dazu genommen haben, was in Zukunft mit dem Mass Effect-Universum geplant ist. Dann gibt es noch etwas zu einer Firma, die nennt sich Ghostlight. Und die werden demnächst damit beginnen, einige Klassiker bzw. auch neuere Japan-Rollenspiele, auf den PC zu bringen, also Ports quasi dazu zu machen. Besonders spannend, da wird Joe was zu sagen. Dann haben wir noch etwas zu einer Studie, die in den USA durchgeführt wurde. Dabei geht es um Feedback und vor allem auch Videospiele. Da wird ein Videospiel genutzt, um Kinder mit Wutproblemen zu behandeln. Besonders interessant im Kontext, dass ja man oft den Videospielen vorwirft, dass sie gerade Kinder wütend bzw. mehr aggressiv machen. Hier mal ein schönes Gegenbeispiel. Und dann die Überleitung zum Hauptthema wird die letzte News sein. Da geht es um einen Blogger und freien Autoren, der auch für Eurogamer geschrieben hat, mittlerweile nicht mehr schreibt, und der letztens einen Artikel darüber geschrieben hat, einen Kommentar dazu geschrieben hat, eine Kolumne, wie er über die derzeitige Situation im Spielejournalismus denkt, gerade in Bezug auf die Verknüpfung zur Branche, zu PR-Leuten, wie da die Verbindungen sind, wie mit Videospielpreisen umgegeben wird und inwiefern es da vielleicht auch eine gewisse, ja, Taktik der PR-Leute gibt, Spielejournalisten zu bestechen mit kleinen Geschenken, wenn sie an gewissen Sachen teilnehmen. Alles sehr interessant und infolgedessen werden wir dann heute im Hauptthema eben über diesen Bereich reden. Allgemein Spielejournalismus, aber auch gerade Verknüpfung mit der Spielebranche. Wie stehen wir dazu? Wie sehen wir das? Vor allem auch, was für einen Einfluss hat das zum Beispiel auch auf Reviews, also auf Scores, auf Metacritic, auf große etablierte Magazine. All das werden wir heute im Hauptteil mal ein wenig beleuchten. Und ich fange dann auch gleich an mit Star Wars The Old Republic Free-to-Play. Kurz zusammengefasst, es wird demnächst, wie gesagt, auf das Free-to-Play-Modell umgestellt, beziehungsweise es wird das Free-to-Play-Modell eingeführt als Alternative zum Abonnementbetrieb. Damit werden jetzt gerade auf dem Testserver auch schon das erste System getestet, und zwar sind das die Kartellpunkte. Es gibt später einen Kartellmarkt und in diesem Kartellmarkt werden dann verschiedene Gegenstände verfügbar sein, aber vor allem auch verschiedene Erlaubnisrechte, um gewisse Dinge zu nutzen, die eben nur für Abonnenten eigentlich offen stehen und dann mit Einführung des Free-to-Play-Modells für die Free-to-Play-Spieler nicht mehr verfügbar sein werden. Grobe Übersicht, ich werde da jetzt nicht alles aufzählen, es gibt wie immer einen Link, wo ihr das genauer sehen könnt. Klassische Sachen sind es zum Beispiel wie wenige Inventarslots oder wenige Charakterslots für Free-to-Play-Spieler, noch andere kleinere Restriktionen. Was allerdings auffällt, ist, dass es sehr, sehr viele dieser Restriktionen sind. Also wenn man das von Free-to-Play-Spielen normalerweise kennt, dann sind das meistens so einzelne Maßnahmen. In diesem Fall kommt mir das sehr, sehr umfangreich vor, dieser Katalog. Also alle Möglichkeiten, die man so restriktionsmäßig hat, scheinen die in ihrem Spiel vereinen zu wollen. Und vor allem gibt es auch noch ein paar bisher ungesehene Sachen. Zum Beispiel, dass man in Star Wars The Old Republic, wenn man Free-to-Play-Spieler ist, keine lila Items, beziehungsweise es gibt ja auch noch dunkellilane Items, also die legendären Sachen. Also diese Sachen kann man großteilig nicht tragen. Es gibt einige, die tragbar sind, andere jedoch nicht. Und man kennt ja jetzt sowas Ähnliches aus Age of Conan, da kann man in die höheren, in manche Instanzen nicht rein, das heißt, die Sachen droppen erst gar nicht, aber hier droppen sie, man kann sie bloß nicht verwenden. Aber etwas anderes, was man bislang noch so nicht gesehen hat, ist eine Beschränkung von Raids, Instanzen und PvP. Man kriegt dafür Tickets und davon jeweils nur 3 die Woche für jedes einzelne Gebiet und kann entsprechend in der Woche dann auch nur 3-mal in so eine Instanz reingehen. Finde ich schon eine sehr krasse Einschränkung. Und weiß auch nicht so genau, inwiefern das ja nicht einigen Leuten neben mir auch sehr aufstoßen wird. Grundlegend finde ich es immer schön, wenn sowas zum Free-to-Play wechselt, gerade weil ich jemand bin, der eigentlich keine Abonnementgebühren zahlen möchte, einfach aus Prinzip. Und entsprechend mich immer freue, wenn ich da mal die Möglichkeit habe, so ein Spiel mal zu spielen und zu erleben, ohne dass ich irgendwie jetzt groß investieren muss. Mit derartigen Einschränkungen, glaube ich, auf lange Sicht gesehen, aber werden sich die meisten Free-to-Play-Spieler doch schon arg beschnitten vorkommen. Ja, ich weiß nicht, was sagst du denn dazu? Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja das Gefühl, dass EA zwar eingesehen hat, dass es ohne Free-to-Play nicht mehr funktioniert, also vor allem nicht in Konkurrenz zu World of Warcraft, aber dass sie auch irgendwie nicht komplett auf das Free-to-Play-Modell umsteigen wollen. Also es fühlt sich für mich an wie so eine halbgare Lösung. Man will schon Free-to-Play, aber irgendwie auch nicht vollständig, sodass es zu diesen ganzen Einschränkungen kommt. Und ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Also das fühlt sich an wie nichts Halbes und nichts Ganzes. Irgendwie notgedrungene Lösung, aber meiner Meinung nach keine optimale Lösung. Also ich kenne mich jetzt mit MMO-RPGs und diesen Einschränkungen nicht so aus, aber auch für mich hat sich das am Anfang schon nach ziemlich vielen Einschränkungen angehört und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt Lust hätte, jetzt ein Spiel anzufangen mit in dem Wissen, dass ein Großteil des Spiels wirklich für mich als Free-to-Player niemals erreichbar sein wird und ich dann im Endeffekt dann vielleicht doch wieder zahlen muss. Also man muss dazu sagen, was verfügbar sein wird, sind die Solo-Missionen und die Charakterstufen 1 bis 50, 50 als Maximallevel, das ist verfügbar für Free-to-Play-Spieler. Das heißt also so den Solo-Teil und quasi diesen Geschichtsteil, der ja auch The Old Republic etwas absetzt von anderen Rollenspielen, der wird verfügbar sein. Aber klar, also ich sehe es genauso. Also ich als jemand, der auch schon durchaus Erfahrungen mit Abonnementmodellen im MMO-Bereich hat, aber auch mit Free-to-Play-Modellen, muss sagen, das ist eins der restriktivesten, das ich bislang gesehen habe. Und ich habe so, ja, wie du das schon gesagt hast, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass das, ja, also zum einen erhalten sie das Abonnement, sie schaffen es also nicht ganz ab, wie das zum Beispiel damals bei Herr der Ringe der Fall war. Herr der Ringe Online, eins der großen Vorreiter in dem Bereich, eins der großen MMOs, das auf Free-to-Play-Erfolg umgestellt hat und danach sehr erfolgreich war damit. Sie erhalten also das normale Abonnementsystem und vor allem, ja, lassen sie im Grunde genommen sehr viele Dinge irgendwie übrig, die man dann trotzdem auch noch bezahlen muss, selbst wenn man nicht abonniert. Ich muss es mir dann mal angucken, man muss es letztendlich mal spielen und schauen, aber ich gerade sowas wie, dass man gewisse Items nicht tragen kann, obwohl man sie finden kann, finde ich schon sehr krass und dass es wie gesagt so einen Pass dafür gibt, dass man nur eine begrenzte Anzahl von Instanz und Raid und Schlachtfeldplätzen irgendwie hat pro Woche, gerade bei sowas Schnelllebigen wie Schlachtfeld und eigentlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da in The Old Republic aussieht, aber allgemein ist das ja etwas Schnelleres. Finde ich auch sehr, sehr komisch irgendwie. Also muss man mal abwarten. So insgesamt, ja, ich habe mich als erstes über die News gefreut und als ich mir die Details durchgelesen habe, habe ich gedacht, naja, vielleicht gibt es doch nicht so viel Grund, sich zu freuen. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Final Fantasy Type-0. Joe, erzähl mal. Ja, genau. Fans von japanischen Rollenspielen werden Final Fantasy Type-0 wahrscheinlich kennen. Und zwar ist es ein PSP-Spiel von Square Enix, das ursprünglich als Final Fantasy Agito 13 zum Final Fantasy 13-Universum gehören sollte, mittlerweile aber halbwegs ausgelagert wurde. Und das Spiel ist mittlerweile seit einem Jahr in Japan erhältlich. Und eine westliche Version gibt es davon leider noch nicht. Und ein Redakteur von 1UP hat sich deswegen mal auf der TGS mit Verantwortlichen von Square Enix wegen einer westlichen Version von Type-Zero unterhalten. Und leider ist laut Meinung dieser Mitarbeiter von Square Enix die westliche Version momentan totgeweiht. Mit anderen Worten, sie wird wahrscheinlich nicht kommen. Eine andere schlechte Nachricht ist, dass die HD-Collection von Final Fantasy X, dass die Entwicklung dieser HD-Collection momentan auch nur sehr langsam vorangeht. Also meiner Meinung nach scheint da schon mittlerweile ein strukturelles Problem bei Square Enix da zu sein, da sie bei mehreren Projekten mittlerweile Probleme haben, die Entwicklung in normalem Tempo voranzutreiben. Und ich nicht verstehe, wie das, also was da jetzt momentan alles schief läuft. Aber es läuft auf jeden Fall einiges schief, so scheint es jedenfalls mir. Und vor allem im Bereich Final Fantasy Type-Zero finde ich es sehr schade, dass es wahrscheinlich keine West-Version geben wird, da das Spiel in Japan sehr gute Kritiken bekommen hat. Auch die Spieler haben sich sehr positiv zum Spiel geäußert. Ich habe hier in Belgien ein paar japanische Austauschschüler kennengelernt, die das Spiel schon gespielt haben und die gemeint haben, dass das Spiel sehr viel Spaß gemacht hat, viel besser war als Final Fantasy 13 zum Beispiel, auch als Spin-off eines Final Fantasies sehr gut war. Und auch die Verkaufszahlen waren überaus gut. Also das Spiel hat sich über 800.000 Mal in Japan verkauft und ist damit eines der erfolgreichsten PSP-Spiele, die es in den letzten Jahren gab. Von daher würde sich da meiner Meinung nach auch ein West-Release lohnen. Und ein Grund wäre natürlich, dass man sagt, okay, die PSP ist im Westen zu schlecht, aber warum haben sie dann Dissidia 1 und 2 oder auch Parasite Eve The Third Birthday in Europa, im Westen veröffentlicht? Also irgendwie verstehe ich momentan vieles nicht, was bei Square Enix läuft, und ich finde das sehr schade. Also weiß auch nicht. Mehr kann ich dazu fast gar nicht sagen. Ja, also ich kriege das ja nur am Rande mit, beziehungsweise halt über dich hauptsächlich. Und ja, also es fallen mir definitiv hauptsächlich die negativen News irgendwie zu Square Enix und den aktuellen Produkten oder alles, was noch kommen sollte, irgendwie raus. Ich meine, Versus 13 haben wir jetzt ja schon mehr als genug drüber geredet, richtig, aber es ist ja wieder so eins aus dieser Riege von Sachen, wo nicht so ganz klar ist, warum es überhaupt nicht funktioniert. Also es ist klar, dass es nicht funktioniert, aber niemand, also man kann nicht so richtig irgendwie klar einsehen, warum das denn der Fall ist, so. Natürlich immer schade, wenn sowas dann irgendwie an so einem Kram scheitert. Ich meine, klar, die PSP-Verkaufszahlen, das ist natürlich durchaus korrekt. Ich weiß gar nicht, könnte man das denn auf der Vita spielen? Ich meine, die verkauft sich auch nicht besser, aber das wäre dann zumindest so die aktuelle Konsole und vielleicht nochmal ein Anreiz. Ich glaube, momentan kannst du es noch nicht auf der Vita spielen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber solange es keine westliche Version gibt, macht das auch keinen Unterschied. Weil ja, richtig, die meisten Spieler können wahrscheinlich kein Japanisch. Mich ja, mehr oder weniger eingeschlossen. Ich kann es ein bisschen, aber nicht genug, um ein Spiel zu spielen. Ja, zumindest nicht vor allem auch ein Spiel, das ja irgendwie dann Final Fantasy getreu relativ storylastig auch ist. Ne? Richtig. Also ich meine, es ist dann schon auch wichtig, dass man das mitkriegt, glaube ich. Ich glaube, niemand spielt in Final Fantasy nur wegen des Gameplays. Da muss man dann schon wirklich sehr viel Story ignorieren, absichtlich, um irgendwie das damit durchzukommen quasi. Das stimmt natürlich. Ja, insgesamt auf jeden Fall schade. Also ja, diese Nachrichten häufen sich in letzter Zeit. Vielleicht ist es tatsächlich so, wie du sagst, da liegt tatsächlich irgendwie ein kleines strukturelles Problem zurzeit vor bei Square Enix. Kann man schwer irgendwie sagen. Das Lustige ist ja, dass eben Final Fantasy 13 3, also dieses Lightning Returns, ja relativ gut funktioniert. Aber das Spiel will meiner Meinung nach nicht so wirklich jemand. Also keine Ahnung. Setzen momentan die falschen Prioritäten. Naja. Ja, das wären ja nicht die ersten. Das ist ja auch, ne, schon das öftere Mal so passiert, richtig, dass dann halt ja andere Interessen vorne anstehen und dann ja fällt irgendwas unter den Tisch, was wahrscheinlich eigentlich letztendlich ein bisschen sinnvoller gewesen wäre. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Mass Effect. Da gibt es einen Haufen relativ aktueller News irgendwie dazu. Die wahrscheinlich beiden größten. Zum einen der Mass Effect Anime. Ich weiß nicht, ob da schon alle von gehört haben, vermutlich schon. Es wird ein Anime produziert gerade in Japan von Production IG, einer ziemlich großen Produktions- beziehungsweise ja, Anime-Firma, die einen großen Stil Animes produziert, wie ich mir von Joe habe sagen lassen. Die erste Sneak Preview ist jetzt draußen, die ersten 9 Minuten des Anime, der demnächst dann erscheint, auch schon komplett mit englischer Synchro. Die Mass Effect-Spiele, also die Story der Spiele, sind eher so Randgeschehen quasi, also der Anime wird nicht die Spiele-Story nacherzählen. Es gibt aber wohl Charaktere, die definitiv auftauchen werden. In den ersten 9 Minuten sieht man schon den Herrn Vega, den die Spieler von Mass Effect 3 kennen werden. Der war in Mass Effect 3 eines der Squad-Mitglieder und ein Charakter. Er wurde bei Mass Effect 3 von Freddie Prinze Jr. gesprochen. Sehr professionell und sehr gut, wie man das von Mass Effect gewohnt ist, und wird auch im Anime wieder von ihm vertont. Das spricht natürlich schon mal für Qualität. Mein Problem damit ist dann aber im Gegenzug, der Typ im Anime sieht nicht mal ansatzweise aus wie der im Spiel. Grundlegend die ganze Qualität des Animes, also ich bin jetzt auch kein Experte, aber also richtig gut sieht es definitiv nicht aus. Ich war echt ein bisschen enttäuscht. Ich hatte da jetzt nicht hohe Erwartungen, aber ich hatte schon Bock drauf. Ich bin ein großer Mass Effect-Fan und konnte mir schon gut vorstellen, mir einen gut gemachten Anime in dem Universum anzugucken, vor allem weil ich das Universum sehr gerne mag. So wie es aber aussieht, weiß ich auch nicht. Ist da irgendwie anscheinend was schiefgelaufen? Da ist ein etwas anderer Anspruch da. Vielleicht war auch das Budget zu klein. Ich weiß es nicht. Bislang bin ich überhaupt nicht überzeugt. Gerade weil Mass Effect ja sehr ikonografisch ist. Die ganzen Rüstungen, die einzelnen Rassen und sowas, die kann man ja sehr gut umsetzen. Alles, was ich bislang gesehen habe, man sieht dann da Menschen logischerweise, die sehr generisch aussehen. Sieht dann auch die Krogan und die Vorcher, also zwei andere Rassen aus dem Universum. Sind ehrlich gesagt nicht sehr gut getroffen, wenn man mich fragt. Alles in allem bin ich da sehr skeptisch. Und außerdem die zweite News. Es gibt ein Statement von BioWare in einem Interview, wurde das erste Mal etwas dazu gesagt, was man in Zukunft mit der Mass Effect Franchise machen möchte. Es war ja schon klar, dass die Trilogie um Commander Shepard abgeschlossen ist, aber auch klar, dass BioWare definitiv noch im Mass Effect Universum arbeiten will. Dazu gab es einfach offiziell auch nochmal die Bestätigung, ja, sie wollen auch in Zukunft das Mass Effect Universum erweitern durch Spiele. Das wird vermutlich noch ein bisschen länger dauern. Derzeit ist es anscheinend dann demnach nicht so, dass da jetzt konkret an etwas gearbeitet wird. Was sie aber schon gesagt haben, war klipp und klar, es wird definitiv keinen Shepard geben und es wird auch keinen Shepard-Ersatz geben im Sinne von einem Charakter, der ähnlich ist. Sie werden keinen Soldaten spielen und auch der Kontext, wie dem Interview zu entnehmen war, wird ein ganz anderer sein. Das ist jetzt natürlich relativ spekulativ dazu, was zu sagen und ist auch relativ vage, aber es klingt natürlich danach, als ob es zumindest dann wahrscheinlich auch kein Shooter werden wird, egal ob First oder Third Person, wie das ja im Mass Effect Trilogie der Fall war. Man wird offensichtlich keinen Soldaten spielen und wenn auch der Kontext ein ganz anderer ist, dann könnte es ja alles sein. Der kleine Echtzeitstratege in mir hofft vielleicht so ein bisschen auf ein Echtzeitstrategiespiel, auch wenn ich mir das hier richtig vorstellen kann. Aber es wäre ja alles Mögliche in dem Universum möglich. Ein richtiges Rollenspiel im Sinne von, im klassischen Sinne von einem Baldur's Gate vielleicht, also vielleicht auch mit einer Top-Down-Perspektive, wäre mal wieder erfrischend, würde ich zumindest finden. Man weiß es nicht, aber man kann definitiv gespannt sein. Und insgesamt freue ich mich auf jeden Fall auf ein neues Mass Effect-Spiel, bin aber doch sehr enttäuscht über den Anime, der dann demnächst erscheint. Du hast ja auch die Sneak-Preview, habe ich dir auch geschickt, du hast die auch gesehen. Was sagst du dazu als der größere Anime-Experte auf jeden Fall von uns beiden? Ja, also ich habe mir nur die ersten paar Minuten angeschaut und das hat mir eigentlich mich in der Meinung bestätigt, dass sich auch der Mass Effect-Anime nur in eine Reihe von schlechten Adaptionen von westlichen Videospielen einreiht. Also ich nenne da jetzt mal Halo Legends oder auch Dante's Inferno, die jetzt keine guten Anime-Adaptionen bekommen haben, obwohl durchaus namhafte Studios dabei waren. Und ich kann das auch nur damit erklären, dass Production IG ist eine relativ große Animationsfirma. Sie sind unter anderem dafür bekannt, zum Beispiel Ghost in the Shell gemacht zu haben, aber auch für die Adaptionen von den Tales-of-Spielen. Es gibt da OVAs davon und auch die Openings der Tales-of-Spiele, zumindest Bissilia, hat Production IG gemacht und sie sind durchaus in der Lage, einen guten Job zu machen, keine Frage, aber ja, das sind schon große Namen auf jeden richtig, Fall. Richtig, aber es auch im japanischen Bereich, also Blatzi nenne ich jetzt mal für Leute, die sich vielleicht ein bisschen auskennen, war jetzt auch kein Anime, der jetzt mir jetzt wirklich gut gefallen hat. Also da ist viel Hit und viel Fail irgendwie immer dabei. Keine Ahnung, warum man sich jetzt beim Mass Effect Film nicht so viel Mühe gegeben hat. Der japanische Markt ist natürlich nicht wahrscheinlich der größte Markt, den sie jetzt damit ansprechen wollen, aber auch im Westen, glaube ich, haben sie dann doch ein bisschen höhere Ansprüche, was Animation angeht. Deswegen weiß nicht. Also mich hat es nicht überrascht, dass es nicht so gut aussieht, weil ich das irgendwie von westlichen Anime-Adaptionen mittlerweile gewohnt bin, aber naja. Zum Spiel selbst kann ich leider nicht so viel sagen. Ich habe Mass Effect noch nicht gespielt. Ja, ich weiß, manche werden sich jetzt die Haare raufen, aber vielleicht werde ich das irgendwann noch nachholen. Mal sehen. Also, aber an sich, ich glaube, mir würde es auch besser gefallen, wenn es kein Shooter wäre. Selbst obwohl ich drei Third-Person-Shooter mag, ich glaube, ein bisschen anderen Ansatz finde ich interessanter. Du bist natürlich auch nicht so ein Sci-Fi-Fan, das ist richtig. Natürlich auch mal ein Unterschied. Ist natürlich reinste Sci-Fi. Aber ja, also ich bin auch etwas enttäuscht aufgrund der doch irgendwie nicht wirklich guten Qualität des Animes. Ich hätte mir da etwas erwartet, auf jeden Fall. Also ihr könnt es euch ja einfach mal angucken. Ich weiß nicht, wie viele von euch das auf Englisch gespielt haben, Mass Effect 3 und entsprechend quasi die Stimme wiedererkennen würden. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Übersetzung geben wird. Ich bezweifle das ein bisschen. Und selbst wenn, ob es dann in irgendeiner Form tatsächlich auch den deutschen Sprecher vom deutschen Mass Effect 3 geben würde. Kann man ja mal im Auge behalten. Ja, aber ich denke, die Sneak Preview sagt ja schon dann relativ viel aus über das, die letztendliche Qualität des Produktes, und die hat mich definitiv nicht überzeugt. Ja, dann kommen wir, würde ich sagen, zur nächsten News. Genau, und zwar nächste News betrifft die britische Videospielfirma Ghostlight. Also Ghostlight ist wahrscheinlich nicht so bekannt, ist ein britischer Videospiel-Publisher, der sich vor allem darauf spezialisiert hat, Nischen-JRPGs, also japanische Rollenspiele, im Westen zu publishen. Das sind wirklich Nischen-Rollenspiele, also Agarest of War oder Fate Extra werden wahrscheinlich nur die Hardcore-JRPG-Fans kennen. Das bekannteste Produkt ist wahrscheinlich, sind Teile der Shin Megami Tensei-Reihe, unter anderem auch die Portable-Version von Persona 3. Und dieser Publisher, der hat jetzt Pläne, JRPGs, die bereits im Westen auf Konsolen erschienen sind, also wo es bereits übersetzte Versionen gibt, auch für den PC zu portieren und zu veröffentlichen. Und zwar haben sie gesagt, dass sie dafür auch die nötigen Ressourcen haben, um dann die Portierung selbst durchzuführen. Und diese Pläne wurden vor ein paar Monaten veröffentlicht und sind anscheinend auf große Zustimmung gestoßen. Und gestern oder vor ein paar Tagen wurde jetzt angekündigt, dass sie jetzt die erste Spiellizenz sich jetzt gesichert haben, dass die Verträge unterzeichnet sind und dass man demnächst dann neue Informationen über dieses Spiel oder über diese Portierung erfahren wird. Man weiß leider noch nicht, welches Spiel es ist. Man weiß nur, dass es, wie gesagt, ein JRPG ist, das bereits im Westen erhältlich ist auf Konsolen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es einer der großen Blockbuster wie Final Fantasy, Tales of oder sonst was ist, aber angesichts der bisherigen Publisher-Liste könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass Spiel der Shin Megami Tensei-Reihe vielleicht für den PC kommen oder sogar Persona. Also ich glaube, Persona wäre eigentlich eines der Spiele, wo ich mir denke, das wäre schon ein ziemlicher Kracher, Persona 3 oder Persona 4, und mit Sicherheit auch für Leute interessant, die vielleicht nicht so viel mit JRPGs zu tun haben und es vielleicht mal ausprobieren wollen und die keine Konsolen haben und nun es nur auf dem PC haben. Ich glaube nicht, dass sie damit einen riesigen Markt ansprechen wollen, aber ja, das ist das Problem, also das ist auch so das Erste, was ich mir gedacht habe, so, das ist halt, ja, also du hast also gerade schon gesagt, dass für Leute, die vielleicht interessiert sind und nur einen PC haben, das ist ja schon, ja, also ich sehe da keinen richtigen Markt für, um ehrlich zu sein. Ich finde es cool, auch wenn ich wahrscheinlich selbst an den meisten Spielen der Art nicht interessiert sein werde. Muss man dann gucken, was je nachdem, was kommt. Aber ja, also es ist halt, theoretisch müsstest du eigentlich fast ein neuer Spieler sein, um nicht irgendwann schon mal mit JRPGs irgendwie in Kontakt gekommen zu sein. Und neue Spieler kaufen sich selten wirklich nur einen Spiele-PC, sondern eher eine Konsole, sodass sie das Problem nicht haben. Und gerade die Leute, die heutzutage noch wirklich auf dem Spiele-PC spielen, es sind meistens dann Leute, die dann auch schon relativ lange spielen oder länger spielen und entsprechend einfach auch schon Erfahrung in dem Bereich haben und einfach wahrscheinlich auch schon mal ein JRPG gespielt haben, beziehungsweise zumindest schon wissen, ob es ihnen gefällt oder nicht, und sich im Zweifelsfall, wenn sie Fans waren, schon eine Konsole gekauft haben. Also ich glaube, es wird relativ wenige geben, die sagen, ich würde es gerne spielen, aber würde mir dafür keine Konsole kaufen und hole es mir deswegen jetzt auf den PC. Ich glaube aber auch, wie gesagt, also dadurch, dass sie auch nur Nischen-Rollenspiele publishen, dass sie gar nicht so große Zahlen erwarten, und ich glaube, die Leute, die es vielleicht ansprechen könnte, sind vielleicht die, die nicht alle Konsolen haben. Ich meine, wenn man die Handhelds mit reinzählt, ja, sind es halt PSP, DS, Wii, 360, PS3, vielleicht aber auch von den letzten Generationen PS2 oder GameCube, dass es bestimmt Leute gibt wie mich, die nicht alle Konsolen haben und dementsprechend auch vielleicht das gar nicht so schlecht wäre, weil ein PC hat halt jeder. Vielleicht auch ältere Spiele. Ich glaube nicht, dass sie jetzt PS3 oder Xbox 360 Spiele porten werden, aber vielleicht PlayStation 2 Spiele. Und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass es, oder PSP-Spiele, da kann ich mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die vielleicht keine Handhelds haben oder den Handheld nicht haben, die das dann vielleicht auf dem PC dann gerne spielen wollen, weil das ja auch theoretisch mit der Steuerung ganz gut funktionieren würde, das wäre ja kein Problem. Ja, das stimmt, wäre gut, das ist natürlich richtig, das habe ich gar nicht bedacht, das ist natürlich so eine riesige Bandbreite, eine riesige Palette eigentlich an Konsolen, die derartige Spiele bedienen, sodass wahrscheinlich einfach, ja, viele, nicht jede einzelne Konsole haben, um wirklich jedes Spiel gespielt haben zu können. Und dann, jetzt so spontan, würden mir dann vielleicht doch ein, zwei Sachen einfallen, die dann interessant wären. Muss man jetzt erstmal abwarten. Das ist logischerweise eine eingeschränkte Palette, das werden nicht tausende von Spielen werden. Die Portierung ist zum Teil wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig einfach, das heißt, muss man erstmal gespannt sein, wie die Qualität ist, das ist ja letztendlich am entscheidendsten eigentlich, weil mit einer lausigen Portierung kann von uns auch keiner was anfangen. Dark Souls. Ja, gut, Dark Souls, da war das eigentlich nicht so wahnsinnig schlimm mit der Portierung, irgendwie, wenn man Gamepad zumindest noch hatte, aber es gab ja schon ganz andere Portierungen, die irgendwie, ja, keine Ahnung, an Resident Evil 4, weiß ich noch, das hat mich damals ziemlich gegraust. Das, viele haben damals sogar gesagt, das ging eigentlich noch einigermaßen, aber ich konnte das gar nicht spielen auf dem PC. Ja, muss man immer aufpassen, aber zumindest im Auge behalten. Also ich weiß, ich werde auf jeden Fall auch mein Auge offen halten, und falls dann doch eins der 5 Spiele vielleicht, die ich habe, so, die ich ganz gern spielen würde, dabei ist, dann werde ich vermutlich dann doch auch mal zuschlagen. Na, ich denke, ich werde euch dann auch auf dem Laufenden halten, wenn es da was Neues dazu gibt. Ja, denke ich, klar. Sobald dann die Ankündigung ist, was als erstes kommt, dann werden wir das garantiert in den nächsten News erwähnen. Ja, kommen wir zur nächsten Story, und zwar der Story mit dem Biofeedback. Kurz vorweg einfach nur, was Biofeedback ist, vielleicht zum Erklären, bevor ich die Studie an sich erwähne. Biofeedback bedeutet vom Prinzip her einfach nur, dass man zum Beispiel an ein EEG angeschlossen wird oder an ein Gerät, das den Herzrhythmus ausliest und visuelles Feedback dafür kriegt, wie man gerade zum Beispiel, wie die Gehirnaktivität ist, wie schnell gerade das Herz schlägt und dergleichen. Und das setzt man therapeutisch ein, indem man halt zum Beispiel Kindern, die ADHS haben, wo das oft eingesetzt wird, die Gehirnaktivität visuell feedbackt. Das heißt, sie sehen selbst, wie die Gehirnaktivität ist, und ihr Ziel ist es dann halt meistens auf spielerische Art und Weise eine Möglichkeit zu finden, diese Gehirnaktivität runterzusetzen und dann in einem Spiel entsprechend dadurch Erfolge zu erzielen, sodass sie selbst einfach für sich automatisch Techniken lernen, um sich ein Stück weit zu beruhigen. Ganz ähnlich sieht es jetzt auch bei dieser Studie aus. Das ist eine Studie, die am Boston Children's Hospital durchgeführt wurde. Und da haben Kinder, die ein Aggressivitäts- bzw. ein Wutproblem haben, also Kinder, die sehr oft wütend sind und ein Problem damit haben, ihre Wut zu kontrollieren, wurden ganz normal behandelt in diesem Krankenhaus. Es gab 2 Gruppen, jeweils um ein bisschen unter 20 Kindern. Die haben beide dieselbe Therapie gekriegt. Der einzige Unterschied war, dass die eine Gruppe eben zusätzlich zu dieser Therapie ein Videospiel gespielt hat, jeweils 15 Minuten pro Tag. Die Studie ging über 5 Tage hinweg. Und in diesem Videospiel, es war vom Prinzip her so ein klassischer Space-Shooter, das heißt, man hat ein kleines Raumschiff und musste dann auf andere Raumschiffe schießen. Das konnte man allerdings nur so lange, wie der Herzrhythmus und die Herzfrequenz niedrig genug war. Sie waren also gleichzeitig angeschlossen und die Herzfrequenz wurde gemessen. Und sobald die zu hoch war, überhitzten die Waffen und man konnte also nicht mehr weiterspielen. Das heißt, die Kinder wurden quasi dazu ermutigt, sich darüber Gedanken zu machen und bewusst den Ärger und den Herzrhythmus unten zu halten, um dann im Spiel weiterkommen zu können. Die ersten Ergebnisse sind also dann jetzt da und sind sehr erfolgreich gewesen. Es gab definitiv signifikante Verbesserungen im Vergleich zu der Gruppe, die das Videospiel nicht gespielt hat. Und es müssen natürlich jetzt noch weitere Studien gemacht werden, aber insgesamt ist das schon recht vielversprechend. Allgemein ist es natürlich auch etwas, das logischerweise für Biofeedback an sich spricht. Aber in den letzten Jahren gibt es immer mal wieder Studien, die vor allem auch Videospiele als Möglichkeit der Therapie oder als zumindest Unterstützung der Therapie zu Rate ziehen und benutzen. Und das finde ich ein sehr spannender Bereich, vor allem, weil das auch wieder, wie wir das ja schon so oft hatten und wie das immer so mein Anliegen ist, ein Stück weit dazu beiträgt, dass Videospiele ernst genommen werden. Gab einige Studien schon, das ist eigentlich diejenige, die im Kern vor allem wirklich Videospiele hatte und wo Videospiele wirklich Teil der Therapie waren. Und vor allem ist es halt eine nette, positive Studie und natürlich fast schon ein bisschen, ja, sagen wir mal ironisch, dass es gerade in der Studie darum geht, Kindern ein Stück weit die eine bessere Kontrolle für Wut zu geben und ihnen auch ein Stück weit die Wut zu nehmen mit einem Videospiel, denen ja auch vorgeworfen wird, dass sie Kinder gerade wütend und aggressiv machen. Das fand ich eigentlich ganz nett daran. Ja, ich denke also auch, dass dieser Ansatz eigentlich recht gut ist, weil ich denke, dass die Motivation dieser Kinder mit Sicherheit durch das Spielen sehr viel höher ist, ihre Wut unter Kontrolle zu bekommen, da man dadurch die Belohnung kriegt, weiterspielen zu können. Also zumindest ich würde das so sehen, dass wenn ein Spiel so viel Spaß macht, dass das allein die Wut mich daran hindert, weiterzuspielen, dass ich auf jeden Fall alles dafür tun würde, um diese Wut zu senken. Also wirklich dieses Belohnungssystem würde laut meinen Erfahrungen wahrscheinlich viel besser funktionieren, als wenn man einfach sagt, du darfst einfach nicht wütend sein. Das funktioniert bei Kindern einfach nicht. Ja. Und deswegen denke ich auch, dass Spiele für Therapien durchaus, wenn sie richtig eingesetzt werden, gut nutzbar sind. Und klar ist natürlich auch, dass es, wie du schon gesagt hast, es den Sprüchen entgegenwirkt, dass Spiele nun mal aggressiv machen, also vor allem im Hinblick auf Gewaltspiele, Ego-Shooter, Shooter. Ja. Mein Lieblingsbeispiel, wenn sowas dann wieder aufkommt in den Medien, ist dann das Spiel, das mich am aggressivsten macht, ist FIFA. Ja, wenn bei FIFA halt der Schiedsrichter mal wieder Kacke pfeift, einen Elfmeter pfeift, obwohl es meiner Meinung nach kein Foul war, oder ein Spieler, der aus einer Chance ein Tor macht und ich aus 20 Chancen keine, dann kriege ich so einen Aggress, wie ich bei keinem einzigen Shooter jemals haben könnte. Also denke ich, klar, es gibt Spiele, die machen aggressiv, aber es sind nicht die Spiele, die meisten denken, also nicht gerade die Gewaltspiele, sondern die Spiele, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, ich konnte mal wieder nichts dafür, dass ich verloren habe. Ja, absolut, das sage ich auch immer gern. Ich sage auch immer, die einzigen Male, wo ich richtig wütend beim Spielen geworden bin, war eigentlich bei Need for Speed Spielen. So, also es war fast immer Rennspiele, irgendwelche letzten Moment Überholungsmanöver von der blöden KI, die halt so, ne, an einem Faden hinter mir hängt, egal wie viel besser oder schneller ich fahre, als sie sind immer nur so knapp hinter mir und kurz vorm Ziel passiert mir dann ein Unfall und ich verliere das Rennen, muss nochmal komplett neu fahren. Also ich habe noch nie irgendwas in der Gegend rumgeschmissen, aber dabei ist mir auch schon mal passiert, dass ich dann mein Gamepad weggepfeffert habe und richtig wütend war. Also ich sage das auch mal wieder gerne. Also die Spiele, die mich wütend machen, sind eigentlich die Spiele, die sehr wenig mit Gewalt zu tun haben. Von daher stimmt das definitiv. Klar, das ist natürlich eine Sache des Biofeedbacks und der Sinn dahinter ist natürlich auch einfach, dass die Kinder halt eine Art und Weise lernen, dass sie quasi intuitiv Maßnahmen ergreifen können, um dem entgegenzuwirken, was jetzt in dem Fall ihr Problem ist, in der speziellen Studie halt die Wut. Aber trotzdem, ja, ich sehe das genauso. Also Videospiele können durchaus therapeutischen Nutzen haben und es ist einfach eine schöne Belohnung für Kinder. Sie arbeiten quasi ein Stück weit bewusst an dem Videospiel und alles, was im Hintergrund läuft, also dieses unbewusste Regulieren des Ärgers zum Beispiel, ist einfach eine sehr tolle Möglichkeit, um das im Alltag auch nutzbar zu machen. So, ne? Also sie ja. lernen quasi unterbewusst Taktiken, um mit dieser Wut umzugehen, was natürlich wirklich echt eine schöne Sache ist auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja auch eigentlich auch die Stärke von Videospielen, dass du meistens, wenn es irgendwelche pädagogischen Zwecke hat, dass du es meistens unbewusst lernst. Also jetzt bis ja. auf diese richtig konkreten Lernspiele, aber sonst, dass man viele Taktiken oder Strategien, die man durch das Videospielen erlebt, mehr oder weniger unbewusst dann auch im normalen Leben mehr oder weniger anwenden kann. Definitiv. Also ja, definitiv spannend. Falls dann da Nachfolgestudien kommen, werden wir euch wieder informieren. Als nächstes wäre dann jetzt der Plan, das Ganze mit nach Hause zu geben und dann zu gucken, ob man da langfristige Effekte auch wirklich erzielen kann, wie das aussieht, wenn die Kinder das regelmäßig spielen. Ob man das einfach vielleicht tatsächlich damit auch ein Stück weit längerfristig unter Kontrolle bekommt. Da folgen jetzt die Studien, da werden wir euch einfach mal wieder auf dem Laufenden halten, würde ich sagen. Genau, dann würde ich auch fast sagen, dass wir jetzt zur letzten News Story kommen. Und zwar geht es dabei um einen Eurogamer-Artikel oder eine Kolumne von Robert Florence, einem Freelancer-Journalisten, der öfter auf Eurogamer-Artikel schreibt. Und in dem regt er sich darüber auf, dass es viele Videospieljournalisten im Vorfeld der britischen Games Media Awards gegeben hat, die an einem Gewinnspiel mitgemacht haben. Und zwar hat ein Publisher angekündigt, dass sie eine PS3 unter allen Journalisten verlosen werden, die auf ihrem Twitter-Account einen Tweet abgeben, in dem der Hashtag des Spiels versehen wird. Und daraufhin gab es dann einige Leute oder Videospieljournalisten, unter anderem auch Robert Florence, die dann an diesen Leuten Kritik ausgeübt haben, dass sie damit eigentlich mehr oder weniger sich bestechen lassen und so Werbung für das Spiel machen, obwohl sie als Journalisten ja vielleicht ein bisschen unabhängiger sein sollten. Und auf diese Kritik gab es dann Gegenkritik. Viele Leute meinten dann, es sei doch nichts Verwerfliches daran, wenn Journalisten an so einem Gewinnspiel teilnehmen, ist halt von den Publishern so gewollt und sie sehen es jetzt auch nicht als Werbung, wenn man nur einen Hashtag des Spiels tweetet. Und Robert Florence nannte dabei vor allem eine Videospieljournalistin, und zwar Lauren Wainwright. Zu der schrieb er im Artikel dann noch, dass ihn die Sache stutzig gemacht habe, als er auf ihrem Twitter-Account unterwegs war, nämlich die Tatsache, dass sie zum einen mal der Hintergrund ihrer Twitter-Seite bestand aus Tomb Raider-Bildern, dass sie so viel Positives zum neuen Tomb Raider-Spiel schon jetzt getwittert hat. Das hat ihn seiner Meinung nach schon bereits sehr misstrauisch gemacht. Es sei vor allem deswegen misstrauisch, weil sie ja auch der Meinung sei, dass es in Ordnung sei, bei einem Gewinnspiel mitzumachen, bei dem man eine PS3 gewinnen kann. Und an sich wäre dieser Artikel hätte jetzt gar nicht für so viel Wirbel gesorgt, wenn Eurogamer am nächsten Tag nicht den Artikel, nämlich um diesen Absatz über Lauren Wainwright gekürzt hätte. Und zwar hat sie sich bei Eurogamer beschwert und gefordert, dass sie den Teil da rausnehmen. Das haben sie dann auch gemacht. Als Folge daraus hat Florence dann angekündigt, nie wieder für Eurogamer zu schreiben. Und daraufhin wurde der Artikel dann natürlich erst recht für Leser interessant und die haben sich dann natürlich erstmal über die Lauren Wainwright kundig gemacht und dann dabei herausgefunden, dass sie unter anderem auch als Videogame Consultant für Square Enix gearbeitet hat, also dem Publisher von Tomb Raider, und dass sie auch schon durchaus viele positive Berichte über Square Enix Spiele geschrieben hat. Und ist also der Verdacht nahe, dass es da eine sehr enge Symbiose zwischen PR von Square Enix und dieser Autorin gegeben hat. Und diese setzte daraufhin ihren Twitter-Account dann auch sofort auf private, also man kann die Tweets nicht mehr lesen, und sie entfernte auch alle Referenzen, die sie zu Square Enix hatte. Und ich weiß nicht, es ist ja kein Geheimnis mehr oder weniger, dass PR-Leute immer wieder versuchen, mit Journalisten sehr enge Bande zu schließen, um einfach durch Geschenke jetzt nicht zu bestechen, aber zumindest die Meinung von bestimmten Journalisten zu beeinflussen. Aber dass das dann bei so einem Gewinnspiel dann so, weiß nicht, so bereitwillig und ohne Nachdenken gemacht wird, das fand ich dann schon ein bisschen krass. Also nach dem Motto, oh, eine PS3, dann habe ich kein Problem mit einem Hashtag das Spiel zu tweeten. Und ich teile auch nicht die Meinung, dass das keine Werbung fürs Spiel ist, weil jeder, der Twitter benutzt, weiß, was ein Hashtag, dass das mehr ist als einfach nur ein Hashtag, sondern dass du damit durchaus Aufmerksamkeit erregen kannst. Und du als Spielejournalist, dass es dann vielleicht auch Leute gibt, die dann sagen, der wird schon wissen, warum er das tut, aber weiß nicht. Ja, also ich finde es auch relativ schwierig. Also ich muss auch sagen, es ist natürlich wieder dieses typische, das Ganze, da gab es ein bisschen Drama und ein bisschen Aufruhr drum, und plötzlich hat es die Leute interessiert. Und natürlich sind dann die Leute auch ganz eifrig und schnell bei der Sache, um irgendwie halt Sachen rauszufinden, die dann irgendwie quasi, ja, negativ aussehen für die Person, um die es in dem Fall gerade geht. Ja, muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber grundlegend fand ich jetzt den Artikel, den der Herr Florence geschrieben hat, nachvollziehbar und gut. Ich finde es auch schön, dass es offensichtlich neutrale Journalisten gibt, die sich da ein Stück weit raushalten. Und ich bin auch der Meinung, dass es schon ein bisschen was anderes ist, wenn man jetzt irgendwie einfach nur zum Beispiel, keine Ahnung, an so einem Gewinnspiel teilnimmt und niemand kriegt das quasi öffentlich mit. Und das soll, ne? Das ist ja so eine Art, ja, sagen wir mal, positive Meinung schaffen hinter den Kulissen, von denen wir Spieler nichts mitkriegen. Und ein Stück weit passiert das in jeder Branche. Das ist halt so. Ja. Das ist jetzt nichts, was mit Videospielen zu tun hat. Aber wenn das natürlich damit zu tun hat, dass diese Journalisten Werbung machen, und wie du schon gesagt hast, gibt es genug Leute, die diesen Journalisten halt auf Twitter einfach folgen, weil sie ja offensichtlich oft deren Meinung sind und einfach subjektiv gefallen ihnen die Dinge, die diese Leute schreiben. Das heißt, da ist dann schon gewisses Vertrauen da. Und wenn diese Person dann so ein Hashtag published oder so ein Hashtag twittert, dann ist das, würde ich sagen, schon irgendwie keine Kaufempfehlung, aber ne? Ja. Das ist definitiv Werbung. Also ich würde es auf jeden Fall auch sagen, das ist definitiv Werbung so. Und diese Kritik muss man sich gefallen lassen, und ich finde, da kann man dann auch zu stehen und sagen, ja, das war vielleicht nicht ganz so klasse, das mache ich in Zukunft nicht mehr, dann wäre da auch gar nicht so ein Skandal draus geworden. Also ich finde es so schon heftig, dass halt ein Journalisten anderen Journalisten anschwärzt. Mein Journalismus besteht irgendwie daraus, ja, Artikel zu schreiben, Meinungen zu vertreten oder vielleicht Kolumnen zu schreiben, und dass dann ein Journalist fordert, dass der andere Journalist nicht mehr reden darf, ist, weiß nicht. Ja gut, was heißt, das ist halt das Schwierige, es geht in beide Richtungen so ein Stück weit, ne? Also ein Journalist, der den anderen anschwärzt, und dann der Journalist, der angeschwärzt wurde, rächt sich damit, indem er sagt, das darfst du aber nicht über mich sagen, so. Es ist schon ein bisschen komisch auf jeden Fall, so grundlegend, wie gesagt, kann ich aber durchaus so einen vielleicht gewissen Frustrationsgrad verstehen. Also ich meine, es gibt relativ wenige Journalisten, die in ihrem Fach quasi an die moralischen Werte und an die Ehre der restlichen Leute, die schreiben, quasi appellieren, weil sie der Meinung sind, dass da quasi zu viel irgendwie schief läuft. Das gibt's relativ selten. Allein deswegen ist mir das eigentlich relativ sympathisch, weil ich das fast als gegeben hinnehme, dass es da eine gewisse Beziehung zwischen Publishern und Journalisten gibt und sowas, weißt du? Also das ist jetzt irgendwie nichts Neues. Das ist schon so alt wie der Journalismus an sich quasi. Seitdem wir irgendwie Sachen aufschreiben, gab es auch parteiische Schreiberlinge. Das wird auch so bleiben, und grundlegend habe ich zum Beispiel auch gar kein Problem, wenn diese junge Frau Fan von Tomb Raider ist, von dem Neuen. Richtig. Da kann sie das von mir aus gern sein, und sie kann auch gern dafür irgendwie die Werbetrommel rühren. Das ist jetzt eine Sache, die mich gar nicht groß stört, weil wenn sie wirklich dahinter steht, kann sie das gern machen. Was mich dann wirklich dann, ne, wie gesagt, was mich auch dann stört, ist dann so eine Aktion, ich kann eine PlayStation 3 gewinnen und deswegen stehe ich hinter dem Produkt. Was natürlich jetzt nichts damit zu tun hat, dass es irgendwie, ne, wie gesagt, die Leute, die ihr folgen, die vertrauen ihr und sind im Zweifelsfall auch Tomb Raider Fans und wissen, die ist sehr passioniert deswegen über das Produkt, weil sie einfach, ja, persönlich dazu steht und ihr es persönlich gut gefällt. Das hat jetzt mit diesem Gewinnspiel gar nichts zu tun. Das Produkt, was dann da beworben wird, ist ja jetzt nichts, was sie jetzt, ne, einfach leidenschaftlich irgendwie sehr gerne hat. Von daher finde ich das auch schon sehr schwierig, definitiv. Und ich meine auch diese ganzen Games Media Awards. Ich meine, das für die Leute, die das vielleicht nicht so ganz wissen, die Games Media Awards sind alljährlich stattfindende Awards, bei denen Videospieljournalisten geehrt werden, also die besten Videospieljournalisten des Jahres werden, also britische Videospieljournalisten werden geehrt. Genau, nur zur Erklärung, das war auch Teil der Kritik, die der Florence geübt hat, das hatten wir vorhin gar nicht erwähnt, aber genau, da ging es auch um diese Videospiel-Awards. Genau, also der wurde auch die Kritik erwähnt, dass diese Awards von PR-Leuten, aber auch von anderen Journalisten vergeben werden, also PR-Leute vergeben Preise an Journalisten und... Es klingt schon, das ist jetzt habe ich dann auch gedacht, es ist so ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Richtig. Ne? Also es sind halt die PR-Leute vergeben an ihre beliebtesten Journalisten, die wahrscheinlich dann im Zweifelsfall auch sehr positiv zu ihren Produkten stehen, irgendwie dann halt, ne, also so ein Typ irgendwie zum Beispiel von Square Enix, der jetzt bei der Preisverleihung da mit dabei ist und in der Jury sitzt und das mit bestimmen darf, der wird wahrscheinlich nicht den Typen nehmen, der zum 15. Mal irgendein Final Fantasy zerrissen hat, sondern Richtig. Der wird wahrscheinlich jemanden nehmen, der ihm gut passt, so, und klar, das ist schon immer sehr schwierig, das ist ja auch dieses alte Problem, jetzt etwas anders geartet, aber dieselbe Richtung ist ja, ne, der deutsche Computerspielpreis ist ja auch so. Es der deutsche Computerspielpreis. Ja, ich weiß, das ist natürlich an sich schon eine Parodie eigentlich von einem richtigen Preis in dem Reich überhaupt, aber da wurde ja schon viel drüber gesagt, aber so grundlegend ist ja da auch das Problem, da hast du auch wieder diesen bescheuerten Interessenkonflikt und dann hast du da halt Leute aus der Industrie, Leute aus dem Journalismus und Politiker. So, und das in Deutschland. So, und da kann man sich natürlich relativ einfach denken, dass die sich, ja, im Schnitt irgendwie bei einem Spiel von 20 überhaupt irgendwas einig sind. Und dass entsprechend, wenn so ein Spiel, um ausgezeichnet zu werden, ein Jahr von allen braucht, dann nicht viel übrig bleiben, die dann auf die sich wirklich alle einigen können. Und das allein schon macht ja diesen Preis völlig unsinnig und obsolet damit eigentlich. Ist immer schwierig, gerade solche Preise, finde ich auch, sind immer, ja, schon mit Vorsicht zu genießen irgendwie, definitiv. Aber das führt uns ja auch schon direkt sehr gut ins Hauptthema, finde ich und glaube ich irgendwie so. Darum geht's ja quasi heute genau. Es geht zum einen um Spielejournalismus allgemein und zum anderen aber auch vor allem um, ja, inwieweit stehen sich Spielejournalisten und die restliche Branche quasi nahe, inwieweit gehen wir davon aus, dass es da definitiv Beeinflussung gibt. Das ist allgemein ein Problem, das es wie gesagt überall gibt und vielleicht jetzt in der Spielebranche und Spielejournalismus einfach aufgrund seiner noch relativ jungen Geschichte manch einem nicht so bewusst ist oder sich noch keine richtig Gedanken drüber gemacht hat, aber klar sind eigentlich ist jeder Mensch quasi bestechlich und auch da wird es wahrscheinlich Leute geben, die dann, ne, mal ein etwas milderes Urteil walten lassen, weil halt irgendwie gewisse andere Dinge ihnen dann am Publisher oder an der Spielefirma gut gefallen haben. Aber wie wichtig ist sowas überhaupt? Speziell auch jetzt für uns privat, also ganz subjektiv. Was sagen wir denn dazu? Gucken wir überhaupt noch Reviews? Lesen wir Reviews? Schauen wir uns Videos an? Sind wir denn überhaupt noch groß beeinflusst und abhängig von den nominellen Skalen, die da meistens angewendet werden? Brauchen wir denn eine 8 von 10, eine 70 von 100, eine, im Falle von Famitsu, ne, 39 von 40? Inwiefern achten wir da eigentlich drauf und inwiefern haben also entsprechend spielende Journalisten überhaupt dann einen großen Einfluss auf unsere Meinungsbildung noch? Um jetzt quasi erstmal noch beim Thema zu bleiben, diese Beeinflussung, wie ich das schon gesagt habe, ich glaube, ja, klar sind die beeinflusst, klar kriegen die Geschenke und es gibt genug Leute, die sich davon garantiert auch beeinflussen lassen, die das nicht einfach abkassieren, weil sie es kriegen, sondern, ne, indem sie dann auch quasi eine Hand wäscht die andere und dann mal ein bisschen positiver sehen. Wie gesagt, ich glaube für mich persönlich einfach, ja, ich glaube nicht, ich finde für mich, dass es kein großes Problem darstellt. Ich nehme sowas sowieso immer nicht für bare Münze, so. Also ich gehe nicht ins Internet und lese mir irgendwie einen Bericht über irgendwas durch, sei es Preview oder Review und bin dann der Meinung, aha, das ist dann genau alles, was ich wissen muss und genauso wie er es da geschrieben hat, stimmt das? Ich bin da eh sehr vorsichtig, grundlegend, vor allem, weil ich einfach der Meinung bin, dass ich, ja, jeder hat seine eigene Meinung und ich habe eigentlich noch keinen einzigen Reviewer gefunden, bei dem ich das Gefühl hatte, der sieht das immer genauso wie ich. Entsprechend bin ich da eh vorsichtig. Aber dann hat man natürlich das Problem von solchen Seiten wie Metacritic. Da gibt's dann eben meistens keine richtige Meinung, außer ein paar Schlagwörtern. Das Einzige, was es da wirklich gibt, ist, ja, keine Ahnung, kiloweise einzelne Skalen, die da zusammengerechnet werden zu einer 77 von 100 oder sowas. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich lese Reviews eigentlich deswegen noch, weil ich nicht jetzt unbedingt auf die Zahl am Ende schaue, sondern ich lese mir das Review durch und kann dann für mich sozusagen, für mich selbst die Wertung in meinem Kopf bilden, weil im Review dann normalerweise im Text alles dargelegt wird, was es zum übers Spiel zu sagen gibt, sei es Grafik, ja, sei es Gameplay, sei es vielleicht auch ein bisschen zur Story und so weiter. Und ich mir dann selbst sozusagen meine eigene Wertung aus den Erfahrungen, die der Reviewer gemacht hat, bilden kann. Weil die Zahl am Ende ist ja dann letztendlich dann auch noch nur noch die subjektive Einschätzung des Reviewers an sich. Und ich wäre vielleicht zu einer ganz anderen Zahl gekommen, aber zumindest der Text des Reviewers kann mir zumindest schon mal Hinweise darauf geben, ob die Punkte, die ich jetzt als wichtiger erachten würde, jetzt für mich passen oder eben nicht. Und bei Metacritic hast du halt eben, wie du schon gesagt hast, dieses Problem. Da werden halt 50, 60 Reviews zusammengeschmissen und zu einem Schnitt zusammengesetzt. Das kann natürlich in manchen Fällen auch mal hilfreich sein, um zu sehen, okay, auf welchen Wertungsschnitt hat sich denn die Branche mehr oder weniger einig. Ich meine, es gibt immer die Ausreißer nach oben und nach unten, aber meistens sind sie sich dann doch immer recht einig, ob ein Spiel dann wirklich über 85% hat oder halt unter 80 oder halt zwischen 60 und 70 oder sowas, aber zu mehr halt auch nicht. Und da muss ich auch sagen, ich vertraue Reviews da in der Hinsicht eigentlich deswegen den Wertungen nicht. Das Wichtigste ist eigentlich immer mein eigener Eindruck, den ich bisher von den ersten Trailern, die ich vielleicht gesehen habe, habe. Vielleicht auch von Spieleindrücken von Freunden, deren Spielegeschmack ich teile oder wo ich weiß, dass sie ungefähr den gleichen Spielegeschmack haben. Aber an sich vertraue ich da weder einer 90% von GameStar noch 95% bei IGN oder sonst irgendwas. Ja, das ja, aber ich muss schon noch dazu sagen, also du hast natürlich grundlegend recht, es pendelt sich dann schon irgendwo ein und es gibt schon einen groben Eindruck bei Metacritic. Was mich dann daran allerdings immer stört, ist das halt, also es ist natürlich sehr genreabhängig einfach, ne? Das sage ja. Ich auch. Also das haben wir, wenn man da jetzt mal allgemein nachguckt, so im Normalfall sind Spiele, die nur eine mittlere 70 erreichen, dann für die meisten Leute, die sich jetzt nur über Metacritic informieren würden, und da gibt es bestimmt genug von, wahrscheinlich dann schon wieder keinen Kauf mehr wert, weil sie davon ausgehen, naja, es gibt ja dann auch so ein Skyrim oder einen Uncharted, die quasi im Normalfall weit über 80 erreichen, so, weil sie halt einfach auch eine große Menge ansprechen. Also ich meine, so ein 70er im Normalfall bedeutet ja auch für die Leute, die das Genre mögen, durchaus interessant. Und es kann ja sogar eine Genreperle sein, die halt einfach nur modernen allgemeinen Standards nicht mehr gerecht wird und deswegen bei den meisten Leuten klipp und klar weniger Punkte kriegt, aber mit einer klaren Empfehlung. Deswegen finde ich mit der Metacritic an sich schon ja, in dem Sinne ja, fast ein bisschen gefährlich. Aber so. Ich glaube, dass das gar nicht die Schuld von Metacritic ist, an dem Sinne. Weil nee, Metacritic kann nicht. Ja nichts dafür, was die ja User, die es, hier richtig, die User, die es benutzen, ja. Was sie da damit machen. Ich meine, das liegt ja auch an der Perzeption darin, was der Spieler an sich eigentlich, ab welcher Zahl er jetzt sagen würde, okay, dieses Spiel ist schlecht. Und ich glaube einfach, das Problem ist, dass zu viele Spieler einfach heutzutage sagen, dadurch, dass es mittlerweile eine regelrechte Wertungsinflation gibt, also wirklich sehr viele Spiele, die sehr gute Wertung von über 80% auf einer 100er-Skala kriegen, dass diese mittlerweile eine 75% einfach als schlecht empfinden. Dafür kann Metacritic jetzt objektiv erstmal nichts. Metacritic, nee, richtig. Also Metacritic setzt halt die 75 hin. Das Problem ist halt, dass die User, die das nutzen, eine 75 mittlerweile gar nicht mehr als gut anerkennen, sondern nur noch als, ja, als völliger Crap und, ja, das, gut, du hast natürlich da grundlegend recht. Also, ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass Metacritic der Schuld ist. Ich finde Metacritic halt genau deswegen gefährlich, weil ich halt weiß, dass die meisten User quasi die Wertung da zu ernst nehmen und da zu viel reinlegen. Aber natürlich hast du vollkommen recht, da kann ja Metacritic an sich nichts dafür, die fassen hier nur zusammen. Und wenn man das richtig benutzt quasi und das auch richtig bewertet, was man da sieht und es nur als ersten Eindruck nimmt, dann kann das ja auch durchaus hilfreich sein. Ja, das stimmt definitiv. Ist natürlich auch so ein grundlegendes Problem, vielleicht einfach, dass halt, ja, wie du schon gerade gesagt hast, wir kriegen immer mehr Blockbuster und immer mehr gute Bewertungen. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass ein Call of Duty von mir aus gesehen, objektiv wie subjektiv betrachtet, seine Wertung, die es im Normalfall kriegt, nicht ansatzweise verdient hat. Von mir aus, wenn man nur den Multiplayer-Teil bewertet, kann man von mir aus machen und dann ist es bestimmt auch spaßig und kurzweilig und dann hat es von mir aus in seinem Multiplayer-Teil auch eine 90 von 100 verdient. Aber es ist immer noch ein Singleplayer-Spiel und es ist auch immer noch eine wichtige Komponente dieses Singleplayer-Spiels und genug Leute kaufen es dafür und ich finde, dafür hat es dann jetzt spätestens seit Modern Warfare 2 nicht mehr so die Wertungen verdient, die es da so manches Mal irgendwie einkassiert hat. Und das ist natürlich, das ist halt, wie gesagt, ein Teil des Problems, dass es einfach Spiele gibt, die Blockbuster-Status haben und deswegen pauschal von vielen einfach als das ist gut Punkt angesehen werden. Natürlich, weil es große Namen sind und so ein Kram, weil es bestimmt auch genug Leute gibt, die nicht mal unbedingt Angst quasi haben, dass die Industrie oder der Publisher sauer wäre, sondern die eher Angst davor haben, dass die Fans dadurch verlieren, dass sie ein Spiel, das so populär ist, quasi runtermachen, weil es ja auch genug Fans gibt, die dann da in dem Sinne, ne, also genug Fans gibt, die ihre Meinung schon haben, bevor sie ein Review sehen und einfach nur die Meinung bestätigt haben wollen. Die gehen dann auf Game Trailers und sagen, Modern Warfare 1 war extrem geil, Modern Warfare 2 wird genauso geil. Und wenn dann Game Trailer sagen würde, wir finden es objektiv gesehen total scheiße, dann würden die sagen, ihr seid dämlich und lügt und ich gucke mir keine Reviews mehr an. Ich meine, es ist ja auch oft so in letzter Zeit, dass du dir Reviews von Blockbuster-Titeln an durchliest, vielleicht auch von Blockbuster-Titeln, die du selbst gespielt hast und dir denkst, hat der Reviewer das Spiel überhaupt gespielt? Ja, richtig, hat er überhaupt gesehen, was ich gesehen habe. Ja. Also da fragst du dich manchmal wirklich, hat er jetzt einfach nach, okay, da steht, weiß nicht, von mir aus nenne ich jetzt auch mal Final Fantasy 13 drauf, also knall ich da jetzt mal eine 85% hin. Sorry, aber selbst als JRPG-Spieler, der sich schon oft darüber aufregt hat, dass westliche Reviewer immer durchschnittlich viel schlechtere Wertungen an JRPGs verteilen, weil sie einfach andere oder vielleicht westliche Rollenspiele eher bevorzugen, da die mehr Freiheiten haben, mehr. Ich gehe jetzt nicht auf dieses Problem ein, aber selbst da muss ich halt sagen, Final Fantasy 13 hat niemals eine über 80% verdient, sowohl subjektiv als auch objektiv nicht. Ja, das ist halt das ist quasi ein Teil des Problems, und was ich auch noch sagen wollte, der zweite Teil ist vielleicht auch einfach, dass wir natürlich ein Stück weit, das habe ich jetzt schon ganz oft gesagt und ich finde, das sieht man in vielen Dingen immer wieder und das finde ich, sieht man vielleicht auch ein Stück weit daran, das ist eine sehr, sehr schnelllebige Industrie, ein sehr schnelllebiges Medium. Habe ich auch schon tausendmal gesagt, wir haben eine sehr schnelle Entwicklung hinter uns. So, ne? Also das Ganze hat sich innerhalb kürzester Zeit eigentlich zu einem relativ großen Ding entwickelt und das hat viele Auswirkungen und vielleicht hat es auch Auswirkungen darauf, dass es Leute gibt, die von mir aus auch schon Anfang 2000 Spiele gereviewt haben und heute immer noch Spiele reviewen. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Spieler, mehr Konsum bringt mehr Geld. Das bringt zwangsläufig auch ein Stück weit mehr Spiele und damit auch mehr bessere Spiele. Wir haben vielleicht schlicht und ergreifend einfach auch wirklich einfach mehr bessere Spiele, so, weißt du? Also ich meine, ich finde das auch immer kritisch und denke dann immer so, naja, es kann eigentlich gar nicht sein, dass es mittlerweile alle Wertungen so hoch sind, aber es gibt einfach auch viele Spiele da draußen, also immer öfter und immer größere Spiele, die dann ein Stück weit doch einfach auch genauso gut sind, wie die Wertung es quasi suggeriert. Also wir haben auch einfach mehr gute Spiele, definitiv so. Das ist halt auch ein Teil des Problems, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich da komplett zustimmen kann, weil ich eigentlich eher das Gefühl habe, dass je länger du dich mit einem Medium befasst als Reviewer, je kritischer wirst du, weil du immer mehr Sachen einfach schon mal gesehen hast. Also ich meine, das ist jetzt vielleicht schwer vergleichbar, aber ich habe mittlerweile schon sehr viel Anime-Serien geguckt und mir fällt mittlerweile auf, dass ich sehr viel schlechtere Wertungen gebe, wenn ich ein Anime beendet habe, als vor 5 Jahren noch, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe vieles einfach schon mal gesehen. Ich bin sehr viel kritischer geworden und wenn man jetzt auch immer hört, ja, früher waren doch ganz viele Spiele irgendwie besser, ohne jetzt mit der Diskussion wieder anzufangen, aber also was mich schon überrascht hat, wenn man sich jetzt die Famitsu-Wertung anschaut. Zwischen 1986 und 2006 gab es insgesamt 6 Titel, die die volle Punktzahl von 40 Punkten gekriegt haben. Unter anderem Ocarina of Time und Final Fantasy 12. Also in 20 Jahren 6 Titel und in den letzten 6 Jahren gab es 13 Titel, die diese komplette Wertung gekriegt haben. Also ich weiß nicht, ich würde niemals sagen, heute gibt's keine guten Spiele mehr, aber ich glaube nicht, dass es heute exponentiell so viel mehr bessere oder so gute oder perfekte Spiele gibt als früher. Das glaube ich nicht. Ja, also was ich einfach glaube, ist, dass es halt den Durchschnitt dadurch ein bisschen verzerrt, so. Weißt du, also wir haben ja, der Ausgangspunkt der Diskussion war ja gerade auch, dass Spiele, ne, die dann oft 77% kriegen oder 70% oder sowas, zum Beispiel bei Metacritic, dass die für manche Leute direkt aus dem Raster fallen und gar nicht mehr gespielt werden, so. Das ist, ne, dass es große Wertungen braucht quasi und dann natürlich deswegen auch der Anspruch, beziehungsweise der Ansporn bei den Publishern wesentlich größer ist, dafür zu sorgen, dass es gute Wertungen gibt. Ja, auch, dass man mehr Leute erreicht, deswegen wird ja auch immer öfter mal wieder gern zensiert. Wurde damals schon genauso gemacht, aber heutzutage steht das immer noch bei manchen Spielen ein bisschen mehr im Vordergrund, weil sie ganz klar sagen, wir dürfen keine 18er Wertung haben, weil wir mehr Leute erreichen wollen. Ja. Das heißt also, es gibt einen größeren Anspruch daran, dass es höhere Wertungen gibt und das hat zwangsläufig Auswirkungen auch auf die niedrigeren Wertungen. Ne? Also zum einen glaube ich, dass es mehr bessere Spiele gibt oder mehr gute Spiele gibt, die es quasi ermöglichen, hohe Wertung zu geben. Aber auf der anderen Seite besorgt das natürlich auch zwangsläufig dafür, dass man kritischer anderen Spielen gegenüber ist, die definitiv gar nicht so schlecht wären, wie man sie dann vielleicht letztendlich jetzt bewerten würde. Ein kleines, muss ja nicht mal ein Indie-Spiel sein, ein kleinerer Publisher und ein kleineres Studio haben dann vielleicht einfach schon gar nicht mehr so die Chancen wie jetzt irgend so ein großer Blockbuster, weil sie sich halt mit einem Skyrim messen wollen, das natürlich ein klasse Spiel ist, aber halt auch Jahre in der Entwicklung hatte, Jahre Zeit hatte, um es quasi auch fast bugfrei zu machen bei so einer riesigen Welt und auch das Geld dahinter hatte, um da halt 40 Leute, 50 Leute durchgehend dran sitzen zu haben, die arbeiten. Wohingegen so ein kleines Studio halt dann 10 Leute hat, die an einem Projekt arbeiten, 2 Jahre Zeit und ein minimales Budget und natürlich kann das da nicht bestehen, obwohl irgendwie bei manchen Leuten quasi, habe ich das Gefühl, im Hinterkopf so der Anspruch trotzdem besteht, das muss es aber. So, weißt du, was ich meine? Also je mehr Geld und je mehr Aufwand und je mehr Konsumenten es in so einer Branche gibt, desto mehr gehen vielleicht auch viele Spiele unter und desto wichtiger ist dann so eine Wertung plötzlich wieder. Obwohl ich für mich persönlich auch sagen muss, genau wie du, mir ist eine nominelle Skala völlig scheißegal. Also das Einzige, was ich machen würde, wäre auch definitiv mir so ein Review durchlesen. und dann einfach gucken, wie du das schon vorhin auch gesagt hast, ich fand, das hast du sehr gut beschrieben, mir angucken, was der Reviewer für eine Erfahrung gemacht hat, wie er die Situation beschreibt, wie er objektiv das Gameplay und alles beschreibt und was er dann da für einen Schluss draus zieht in seinem letztendlichen Fazit und in seiner letztendlichen Skala, ist für mich ja irrelevant. Ich kann das ja für mich persönlich bewerten. Ich ziehe einfach einen anderen Schluss aus den gleichen Erfahrungen. Er sagt, das stört mich, ich sage, das ist gerade das, was ich mag. Richtig. Deswegen finde ich das schon durchaus interessant, aber das ist auch einer der Gründe zum Beispiel, warum ich mittlerweile eigentlich kaum noch Trailer oder sowas gucke. Also ein anderer Grund, warum ich Reviews eigentlich meistens nur noch lese, beziehungsweise einfach auch nicht mehr viele Reviews gebe, ist, mir wird zu viel gespoilert und es interessiert mich gar nicht. Wenn mich ein Spiel richtig interessiert, dann gucke ich mir, ja, maximal den Launch-Trailer an und im Normalfall gucke ich mir sonst danach gar keine Trailer mehr an, kein Video-Review, bis ich selbst gespielt habe. Einfach aus dem Grund, dass ich das auch dann gar nicht mehr will und brauche so. Mittlerweile habe ich mich einfach, ja, darauf eingestellt, dass ich im Normalfall mit keinem Reviewer irgendwie übereinstimme und deswegen einfach mir meinen eigenen Eindruck machen muss, aber ja, und mir im Idealfall dann auch, weil ich diese Reviewer nicht mehr gucke, den Spaß am Spiel versaue, weil ich mich irgendwie spoilere oder so. Also ich sehe das eigentlich ähnlich. Also ich schaue mir zum Beispiel auch keine Game-Trailers-Reviews an zu spielen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich sie spielen werde. Jetzt nicht mal unbedingt nur wegen Story-Spoiler, aber auch sie spoilen natürlich auch bei besonders cineastischen Spielen wie Uncharted, werden halt schon Szenen gezeigt, die halt erst dadurch richtig toll werden, wenn durch den Überraschungsmoment, den sie erzeugen. Wenn du sie im Review schon mal gesehen hast, dann weißt du, ich weiß, irgendwann wird eine Szene kommen, wo das und das passieren muss irgendwie, zwangsläufig. Ja. Was dann natürlich auch den Spielspaß wieder mindert. Und auch bei Trailern sehe ich es ähnlich wie du. Ich schaue mir höchstens den Ankündigungstrailer an, vielleicht noch einen zweiten Trailer, aber danach nicht mehr. Also sobald ich genug Informationen habe, um das Gefühl zu haben, um zu wissen, um was das Spiel mehr oder weniger dreht, vielleicht noch Gameplay-Trailer, wie das Gameplay ungefähr aussehen wird, das reicht mir eigentlich schon. Dann weiß ich, bis dahin habe ich mir auf jeden Fall schon im Kopf mehr oder weniger festgesetzt, ob ich das Spiel haben will oder nicht. Und nur bei Spielen, wo ich mir denke, lohnt es sich wirklich oder wo ich mir unsicher bin, da schaue ich auch mal gerne in die Game-Trailers Reviews rein, um einfach auch mal einen Blick in die Spielwelt zu kriegen und Eindrücke zu kriegen, aber ansonsten auch eigentlich nicht. Und was Medien angeht, generell, ich konsumiere eigentlich nur noch oder hauptsächlich die Videospielmedien, die mehr oder weniger auf meinen Geschmack auch ein bisschen ausgerichtet sind. Also jetzt ohne auch auf die Wertung jetzt zurückzukommen, aber die Reviews von Seiten, die sich zum Beispiel nur mit JRPGs beschäftigen, die wissen natürlich, die bewerten diese Spiele auch ganz anders, sind sehr viel detaillierter, wenn es um ganz bestimmte Systeme oder Kampfsysteme geht, wo westliche Reviewer jetzt eigentlich nur relativ oberflächlich das erklären. Da weiß ich einfach, dass es Leute sind, die mehr Ahnung von dem Genre an sich haben und ich deren Beschreibungen mehr oder weniger auch öfter mehr trauen kann als westlichen Reviewern. Aber das kommt natürlich auch wieder ganz aufs Genre an. Und da kommt es dann natürlich auch darauf an, wie viel Zeit du als Spieler investieren möchtest, um dir Informationen zu holen. Für die meisten Spieler, die nicht so viel Zeit investieren wollen, lohnt sich natürlich der Blick auf Metacritic natürlich sehr viel mehr. Da ein Klick, einmal in die Suche angegeben und fertig ist mehr oder weniger die Kaufempfehlung oder eben nicht. Ja, also ich glaube, da müssen die Leute vielleicht einfach nur ein Stück weit eine andere Wahrnehmung entwickeln und ein bisschen vorsichtiger sein mit dem, was sie da halt bei Metacritic lesen. Und ich meine, das verstärkt natürlich dann auch den Druck der Publisher, eben Einfluss auf die Journalisten auszuüben. Also, um auf das Anfangsthema zurückzukommen. Es gab da auch mal einen ganz interessanten Fall, dass bei 4Players, da gab es Arcania von Joe Wood, da gab es eine Preview davon auf 4Players, bei der sie bereits im Preview das Spiel mehr oder weniger zerrissen haben. Und mehr oder weniger als Rache hat Joe Wood dann einfach gesagt, wir schicken euch keine Testversion. Ihr müsst euch dann die Verkaufsversion holen, wenn ihr es testen wollt. Also mehr oder weniger, um zu verhindern, dass schon im Voraus des Spiels dann noch eine richtig schlechte Wertung von 4Players auftaucht. Also Arcania war de facto lausig. Das heißt also... Hast du es gespielt? Ich hab's gespielt. Und es war auch schon im Voraus eigentlich klar, dass das nichts wird. Ich bin riesen Gothic-Fan gewesen. Ich wollte mir alles angucken und war nur mit Risen wirklich zufrieden, was ich von Anfang an eigentlich auch erwartet habe. Von daher war das jetzt auch nicht so, dass es irgendwie eine doofe und Racheaktion von 4Players war. Die haben das auch zurecht zerrissen. Ich habe die 4Players-Preview damals nicht gelesen, aber ich kann bestätigen, dass wenn sie gesagt haben, das wird nicht so richtig was, da hatten sie recht mit auf jeden Fall. Aber auch noch eine Sache zu der Sache mit den Wertungen. Was mir auch negativ aufgefallen ist, auch von Seiten der Entwicklern, wie viel Wert da mittlerweile drauf gelegt wird. Also ich meine auch vor einem Jahr oder so ein Interview gelesen zu haben, dass wirklich Entwickler auch auf den Metacritic-Score gucken. Also ich glaube, das war bei FIFA, dass sie sich wirklich darum bemühen, dass sie sagen, wenn wir keine 85% kriegen, killt das einen sehr großen Teil unserer potenziellen Käuferschaft. Und da gab es auch einen Tweet von Cliff Bleszinski, den ihr vielleicht als Director von Gears of War kennt, der jetzt bei Epic aufgehört hat, der sich dann auch in einem Tweet darüber aufgeregt hat, dass ich glaube Eurogamer Gears of War 3 eine Wertung von, weiß nicht, 80% gegeben hat, wo ich mir auch dachte, weiß nicht, 80% ist immer noch gut, aber hat sich super drüber aufgeregt. Da haben wir auch gedacht, ja. Seriously, Cliff? Also muss das jetzt sein? Aber da siehst du auch, wie viel Wert da mittlerweile drauf gelegt wird, sowohl von Publishern, Entwicklern und so weiter, und wie viel Einfluss das anscheinend hat. Ich meine, ich habe die Zahlen jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie viele Käufer denen da jetzt wahrscheinlich durch die Lappen gehen, wenn sie einen Prozentpunkt weniger haben, aber. Kann man jetzt ja auch nur schätzen, aber ja keine Vergleichswerte. Aber es ist schon auf jeden Fall, also ich find's auch verrückt, also als ich mir da vorhin, als wir, ne, schon mal drüber geredet haben, ein bisschen mir Gedanken drüber gemacht habe, ich eigentlich gesagt, naja, ich glaube auch gar nicht, dass es einen großen Einfluss hat, aber nachdem wir ein bisschen recherchiert und geguckt hatten, ist mir aufgefallen, es hat anscheinend doch einen sehr großen Einfluss, was ich auch mir gar nicht vorstellen konnte, aber offensichtlich ist es so. Was natürlich wieder im Kontext von, Leuten, von vielen Spielern, die sich halt außerhalb des ab und an mal Spielens nicht groß mit irgendwie Videospielen beschäftigen, für die das halt ein normales Hobby ist, so wie wir alle Filme gucken, ohne jetzt, ne, große Filmexperten zu sein und uns für alles zu interessieren, was irgendwie filmmäßig läuft, sondern einfach nur einen Trailer sehen und sagen, den würde ich gerne schauen. So gibt's das bei Videospielen natürlich auch, und diese Leute machen das dann halt genauso. Und das ist jetzt ja auch nichts Negatives, es ist ja völlig in Ordnung. Vor allem, man muss ja auch völlig sagen, legitim. Man hat ja auch heutzutage nicht mehr all die Zeit, um all die ganzen Spiele zu spielen. Da muss man natürlich eine Vorauswahl treffen. Ein Film, der dauert halt 2 Stunden. Ein Spiel im Zweifelsfall auch mal 100, also schon. Das macht schon Unterschied, aber das, was ich noch sagen wollte, also wo du mit auf jeden Fall dann, ne, was du gerade angesprochen hast, was ich auch glaube ein großes Problem ist, ist dann halt wirklich, zum einen wächst der Druck auf die Journalisten, weil gleichzeitig der Druck auf die Publisher wächst. So, die Publisher halt kriegen mehr Druck, weil sie sehen, okay, diese Wertungen machen einen großen Unterschied, dadurch machen sie den Journalisten Druck, und dadurch können die im Zweifelsfall vielleicht nicht mehr ganz frei arbeiten, was ja das ganze System quasi kaputt macht. Davon abgesehen, dass ich der Meinung bin, dass man sowieso, und das ist ja jetzt auch nichts, wo ich alleine dastehe, ich bin sowieso der Meinung, dass man in einer nominellen Skala jetzt keine Meinung ausdrücken kann. Ich kann nicht sagen 95 von 100 oder 75 von 100 und das bedeutet, der Typ findet es richtig geil, der Typ findet es nur so meh. Also es gibt genug Reviewer, und die besten Reviewer und die guten Reviewer, die sind ja entweder, das gibt so Leute wie Yatzi zum Beispiel, vielleicht kennt ihr den Zero Punctuation, ganz fantastischer Typ, der rantet einfach nur, so, der ist einfach wütend und brabbelt ganz schnell vor sich hin über diese Spiele, schildert aber nur seine eigenen Erfahrungen damit, sagt am Ende immer noch, wenn euch die und die Sachen gefallen, könnte es trotzdem was für euch sein, und vergibt erst gar keine Score quasi, so dass es nichts irgendwie gibt am Ende, wo man das einfach sich, ne, man guckt nicht nur auf eine Zahl bei ihm und weiß dann, was er meint, und die meisten anderen Reviewer, selbst wenn sie eine Zahl vergeben, am Ende irgendwie eine 80 von 100, dann schreiben die im Normalfall ihrem Fazit und auch während des Tests immer. Ich zum Beispiel, ne, das gibt's ganz oft, ich zum Beispiel hatte es Riesenspaß damit, bin großer Genre-Fan, aber objektiv betrachtet verdient es halt nur eine 70. Oder das Spiel hat zwar eine 90 gekriegt, aber es hat auch seine Fehler. So. Ja. Und das sind die guten Reviewer, die man sich halt einfach raussuchen muss, die man dann auch einfach, ohne jetzt irgendwie mit jeder Ansicht, die sie haben, übereinstimmen zu müssen, sich trotzdem einfach die Reviews von denen durchlesen kann, einfach weil die neutral genug sind, objektiv genug sind, um dann auch zu sagen, das ist alles hier nur ein Stück weit Meinung, und das, was ich hier quasi objektiv ausdrücke, das sagt nicht unbedingt etwas darüber aus, wie euch das Spiel gefällt. Aber deswegen bin ich auch der Meinung, wozu brauchen wir überhaupt so eine nominellen Skalen? Also ich meine, klar, das gibt's immer, das wird man auch nicht abschaffen können, und es wäre Quatsch, jetzt das zu verlangen. Trotzdem ist das vielleicht dann auch eher ein Appell an die Spieler, dann lasst euch doch von sowas auch nicht überzeugen. Also ich bin der Meinung, das sagt überhaupt gar nichts aus. Also ich bin auch der Meinung, das kann doch gar nichts aussagen. Ihr könnt doch auch viele andere, oder man kann doch auch viele andere Dinge nicht einfach mit so einer 5 von 10 bewerten. Ich meine, das ist doch genau, das ist ja die gleiche Absurdität zu sagen, okay, das eine Spiel hat 84%, das andere 83%. Was sind jetzt genau diese 1% Spielspaß? Und was kann ich jetzt darunter eigentlich verstehen? Ist es jetzt wirklich ein Gedanken besser oder, ja, keine Ahnung. Also, da hast du natürlich vollkommen recht, und deswegen fand ich es auch damals eigentlich ganz cool. Da gab es diese deutsche Spielezeitschrift, ich glaube die GI, die sowieso einen ganz anderen, versucht einen ganz anderen Ansatz zu finden, ein bisschen mehr Spiele nicht nur als wie ganz normale Spielzeitschrift zu behandeln, sondern ein bisschen mehr Spielekultur auch in das Magazin zu bringen. Die haben zum Beispiel gar keine Reviews in dem Sinne gehabt, sie haben Spieleberichte gehabt, aber da gab es keine Wertung. Das war einfach nur ein Bericht, also musstest dir halt die Zeit nehmen, den Artikel durchzulesen. Und da gab es auch gar keine Wertung. Das fand ich auch völlig okay so und völlig viel besser als diese ganzen nominellen Skalen. Aber ich glaube einfach, dass halt auch viele Spieler, und da muss sich, wie du schon gesagt hast, der Spieler halt auch an die Nase fassen, ob er sich nicht einfach ein bisschen manchmal zu faul ist, einfach den Text durchzulesen, sich einfach denkt, okay, 86% wird schon geil sein. Also, ja. Und ich meine, um vielleicht auch noch was ein Gegenbeispiel zu bringen, mir ist gerade eingefallen, natürlich gibt es auch Spiele, die sich gut verkaufen, obwohl die Wertungen nicht so gut sind. Ich nenne jetzt mal klar. Enter the Matrix, was selbst von der Presse zerrissen wurde, mehr oder weniger. Und aber sich verkaufte wie noch was. Resident Evil 6 hat momentan sogar, obwohl es einen großen Namen hat, schlechte Wertungen, aber verkauft sich, hat auch, glaube ich, in Japan jetzt Verkaufsrekorde gebrochen. Das ist natürlich jetzt mit Matrix natürlich wieder ein schwieriges Beispiel, ja. Weil klar, was zieht da die Matrix-Lizenz? Da war es dann fast egal. Ich meine, diese ganzen ollen Animationsfilm- und Kinderfilms und allgemeinen Filmverwurstungen, die wir da immer wieder haben, es ist ja nicht nur das, es gibt dann eine Verwurstung zu Toy Story, es gibt dann eine zu Thor, es gibt zu Green Lantern, das waren gerade diese ganzen Superheldenspiele, die in letzter Zeit kamen. Die waren alle fast Mist. Ja. Trotzdem haben die sich einigermaßen verkauft, weil es genug Fans gab, die gesagt haben, oh geil, Green Lantern muss ich haben. Ja, wobei ich mir bei Resident Evil jetzt vorstellen kann, ich glaube, natürlich, solange Resident Evil 6 immer noch so den Namen hatte, werden es immer noch Leute kaufen, auch wenn jetzt das der erste Teil ist, wo die Reviews richtig schlecht waren oder mies waren. Aber ich glaube natürlich auch, dass viele Spieler, die jetzt vielleicht den Titel dann auch wirklich schlecht fanden, sich das beim nächsten Resident Evil wieder anders vielleicht oder vorher besser überlegen werden. Also ich glaube nicht, dass diese großen Marken unendlich großen Kredit haben. Das sieht man jetzt auch bei Final Fantasy. Also Final Fantasy 13 haben noch viele Leute gekauft. Hat ja auch teilweise gute Bewertungen gekriegt, aber eigentlich durchwegen gehen dann doch eher schlechtere. Und das hat sich nicht bei den Verkaufszahlen von 13 wieder gespiegelt, aber schon von 13.2. Also 13.2 dann wieder relativ viele nicht mehr interessiert, obwohl das sogar laut Meinung vieler Spieler sogar ein bisschen besser war als der 13er. Also ja, also ich meine, wir lernen halt nur ein bisschen langsamer. Richtig. So. Wir Konsumenten allgemein, das gilt ja für alles quasi, wir brauchen einen Moment. Aber klar, also sich darauf ausruhen kann man definitiv nicht und das ist ja auch gut so, definitiv. Aber ich frage mich jetzt auch, um auf die Journalisten zurückzukommen, natürlich besteht da dieser ungeheure Druck durch die Publisher, aber wenn ich jetzt Journalist wäre, okay, ich will mich jetzt nicht als Idealist oder so hinstellen, aber wenn ich Journalist wäre, hätte ich Spaß daran, nur das zu schreiben, was der Publisher mir mehr oder weniger sagt, oder dass ich das Gefühl habe, ich muss dem Publisher was Gutes tun? Also ich weiß nicht. Ja, es ist so eine, also ich meine, für viele Leute da draußen, in unserer Videospielindustrie ist es ja derzeit immer noch verhältnismäßig schön, weil wir viele, nicht unbedingt Idealisten, aber viele Leidenschaftstätige haben quasi. Weißt du, Leute, die tätig sind in dieser Branche, weil sie sie lieben und weil sie sehr viel Spaß daran haben und nicht, weil es für sie eine Karriereentscheidung war. Also ich glaube, es gibt es gerade in der Entwicklung von Spielen so gut wie gar nicht. Bei den Publishern wiederum gibt es das wahrscheinlich eher zum Großteil, was normal ist. Aber auch selbst der Spielejournalismus ist, glaube ich, weitaus mehr mit Leuten besetzt, die da Spaß dran haben und die das machen, weil es eine Leidenschaft ist, als mit Leuten, die das jetzt rein aus Geldwillen machen. Und das macht ja allein schon mal einen Unterschied, dass ich glaube auch allein deswegen gar nicht so viel Korruption oder vielleicht weniger Korruption irgendwie ein Stück weit herrscht als in manch anderem journalistischen Bereich, einfach weil es halt doch ein Stück weit vielleicht noch viele Idealisten gibt. Aber ich glaube letztendlich, ich weiß nicht, es gibt trotzdem garantiert Leute, die das halt als ganz klare Transaktion sehen. Du gibst mir PlayStation 3, ich gebe dir gute Wertung und dann ist die Sache durch. Ich glaube, die haben auch ihre Spiele, bei denen sie das niemals machen würden, weil sie sie entweder total kacke finden oder weil sie leidenschaftliche Fans sind. Also sich damit quasi nicht beeinflussen lassen, aber ich glaube, gerade bei der breiten Masse der Spieler, ich kenne es ja von mir auch, ich bin ja in dem Sinne schon ein relativ breiter Spieler, als dass ich jetzt pauschal gar kein Genre ausschließe. Aber ich spiele trotzdem dann aus den einzelnen Genres logischerweise, habe meine Lieblingsgenres und spiele aus den einzelnen Genres dann auch nur sehr ausgewählte Spiele. Das heißt also, ein Spielejournalist, der selbst egal wie leidenschaftlich er ist, der wird auch trotzdem mindestens 50% der Zeit Spiele auf seinem Tisch liegen haben, die ihn grundlegend jetzt nicht wahnsinnig interessieren. Auch wenn er sich vielleicht für die Sachen interessiert, die das jetzt als Auswirkung aufs Genre hat oder weil es irgendwie um die Serie geht, um eine halt eingesessen oder sowas, aber die er spielt ein Stück weit aus Pflicht. Und ich glaube, da geht es dann schon schnell, dass man sagt, eigentlich ist es mir persönlich egal. Ja. Ich fühle mich jetzt nicht persönlich davon betroffen oder irgendwie investiert in diese Sache. Wenn da jetzt irgendwie, wenn es für mich zuträglich ist, dass ich da eine gute Wertung gebe, dann mache ich das vielleicht auch einfach. Wobei in den meisten Magazinen ist ja eine recht gute Aufteilung meistens gibt zwischen Leuten, die dann nur bestimmte Genres reviewen und manche halt gar nicht. Also zum Beispiel, das hat mich auch letztens auf einer Seite genervt, die nur JRPGs eigentlich testet, dass sie einen Tester benutzt haben oder angesetzt haben für das neueste Kingdom Hearts für 3DS, ich weiß nicht mehr, Distance Dream Drop oder sowas, ich habe den Test gelesen und der hat dann gesagt, ja, er hat die vorherigen Kingdom Hearts Teile nicht gespielt, außer den ersten und er findet die Story total wie und alles total kacke, wo ich mir dachte, ehrlich, warum setzt ihr irgendeinen Deppen hin, der Kingdom Hearts-Teil reviewen soll, obwohl er die Vorgeschichte davon nicht kennt. Natürlich ist dann alles chaotisch und wird nicht gut erklärt, aber das Spiel geht auch nicht davon aus, dass es irgendein Newbie spielt. Also ich meine, vor allem ist die Sache auch schwierig. Ich meine, wenn du jetzt niemand anders hast, der das macht, ist es ja in Ordnung. Ja. Aber wenn du halt irgendwie eine Seite bist oder ein Magazin bist, das halt fast nur aus Leuten besteht, die Ahnung hätten, und du setzt den einen Typen hin, der es nicht hat, ist natürlich schon irgendwie eine sehr merkwürdige Entscheidung. Ja, ja. Deswegen denke ich halt auch, die meisten Magazine haben ja auch, natürlich wirst du als Reviewer immer die Situation haben, dass du ein Spiel reviewen musst, das total kacke ist. Aber normalerweise sollte es dann zumindest in dem Genre sein, für den, der du mehr oder weniger Experte bist. Also zumindest erwarte ich das von einem guten Spielemagazin. Also ein Spielemagazin, das einfach random irgendwelche Leute an irgendwelche Spiele setzt, weiß nicht. Da kann ich auch genauso gut, wie gesagt, einfach nur meine Freunde fragen, wie sie das Spiel fanden. Und da finde ich genauso viele unterschiedliche Meinungen, weil sie unterschiedliche Genres mögen oder sonstiges. Also das bringt mich dann wirklich nicht viel weiter. Ja, also zusammenfassend, glaube ich, kann man wirklich einfach sagen, dass man, ja, also wir als Spieler haben in der Hinsicht quasi, klar, wir haben unsere Einflüsse mit Verkaufszahlen und dergleichen, aber wir haben wahrscheinlich keinen Einfluss groß auf den Spielejournalismus, und ich will jetzt auch nicht irgendwie den Leuten sagen, hier kommt, ne, richtig, dann meldet euch gefälligst im Forum an und hatet gegen irgendwelche Spielejournalisten, aber was vielleicht man schon als Appell irgendwie zusammenfassend sagen könnte, lasst euch nicht groß von nominellen Skalen beeinflussen, die meisten von euch werden das hoffentlich wahrscheinlich eh nicht tun, aber für die wenigen, bei denen das noch der Fall ist, eine 70 kann für einen Genre-Liebhaber das beste Spiel der Welt sein und eine 90 für einen Genre-Hasser völlig irrelevant und kacke. Allein schon grundlegend, dass es überhaupt sowas wie Genres gibt, gerade im Bereich Spiel, Videospiel, aber natürlich auch bei Film. Ein Genre macht fast alles aus, und eine 90 bedeutet nie, dass es tatsächlich auch für, ne, zum Beispiel ein Großteil der Leute wirklich spaßig ist. So, man kann es auch über Genregrenzen hinaus empfehlen dann, aber wenn dir das Genre nicht passt, dann passt dir nicht ein First-Person-Shooter, der eine 90 hat, wird dich immer noch nicht interessieren, wenn du einfach keine First-Person-Shooter spielst. Richtig. Von daher, ich denke, das kann man dann einfach mal so zusammenfassend sagen, weil wir jetzt auch schon wieder relativ lange quatschen. Ich würde aber auch noch einen Appell setzen, und zwar, natürlich, ich glaube einfach, dass die Spieljournalisten, ihr könnt ja von mir aus Geschenke von den Publishern kriegen, aber ihr müsst es ja nicht öffentlich auf Twitter bekannt geben, dass ihr wieder tolle Geschenke von irgendwelchen Publishern kriegt. Habe, also. Genau, also ich meine, nehmt die Dinge an, und ab und an könnt ihr mehr eins an eure Hörer und Leser verlosen. Richtig. Dann freuen die sich auch drüber, falls das bei uns mal der Fall ist. Hier schon das Versprechen, was garantiert nie der Fall sein wird. Aber sobald wir von einem Publisher irgendwie hier plötzlich drei PlayStation 3 stehen haben, keine Sorge, die werden wir dann unsere Hörerschaft verlosen, wie sich das richtig gehört. Zähle ich selbst als Hörer? Wenn du dich danach hinsetzt und das nochmal irgendwie, nee, eigentlich nicht. Aber theoretisch, weißt du, ach, keine Ahnung, ein naher Bekannter, weißt du, das ist dann so, nee, natürlich, Mitarbeiter werden ausgeschlossen. Und Familie, Mitarbeiter und Verwandtschaft der Mitarbeiter werden ausgeschlossen, leider. Gut, ja, dann würde ich sagen, beenden wir es damit. Wie immer, wenn ihr Meinung habt, meldet euch bei uns, wir freuen uns über alles. Und dann kommen wir jetzt zu den Tasties, würde ich sagen. Ja, und zwar, ich würde sagen, diesmal beginnst du, weil letztes Mal habe ich begonnen. Stimmt, ich habe auch gerade gesagt, letztes Mal hast du, glaube ich, angefangen, ne? Okay, dann fange ich jetzt heute mal an. Mein Tasty ist ein bisschen im Sinne der heutigen Folge. Es geht nämlich um eine PR-Aktion, aber eine, die ich persönlich ziemlich cool fand. Und zwar haben die netten Leute bei Ubisoft, beziehungsweise bei der Firma, die für das Programmieren von Far Cry 3 zuständig sind, einen sehr, sehr netten PR-Gag quasi gemacht. Und zwar gibt es seit gestern, beziehungsweise seit gestern ist ja Quatsch, wann ihr das hört, ist ja dann nochmal ein anderer Tag, seit dem 26. Oktober gibt es eine offizielle Far Cry Mod-Map für Minecraft. Und zwar umfasst das, wie gesagt, eine Map und auch ein Texturenpaket, das Minecraft quasi im wunderschönsten Far Cry 3 Licht erscheinen lässt. Ich persönlich bin gar nicht mehr besonders scharf auf Far Cry 3, sieht alles ganz cool aus, interessiere mich da gar nicht so für, aber ich finde die Aktion einfach mega geil. Wir werden natürlich einen Link setzen, da gibt es auch ein sehr schönes Video dazu, das das zeigt. Ich finde es einfach cool, in einer PR-Aktion ein anderes Spiel quasi anzusprechen, ein so offenes und schön modbares Spiel wie zum Beispiel Minecraft, und den Leuten quasi, die dieses Spiel haben, die Möglichkeit zu geben, so ein bisschen gimmicky Flair irgendwie von dem eigenen Spiel zu kriegen. Man hat die Welt, die man letztendlich auf Far Cry quasi bereist, in der Minecraft-Map. Man hat die ganzen Texturen der einzelnen Gegenstände und Waffen verändert, sodass sie in den Far Cry 3 Stil passen, genauso wie die Gegner auch, die rumrennen. Das heißt also, Creeper sind keine Creeper mehr, sondern so lustige maskierte Banditen. Es gibt einige bekannte NPCs, die man schon aus Far Cry 3 Trailern kennen würde, wenn man sie gesehen hätte. Und es gibt bis zu 50 Easter Eggs, wie es auf der Seite heißt, die man in der Welt finden kann. die halt Anspielungen auf Far Cry 3 sind. An sich, wie gesagt, bin ich gar nicht groß interessiert an Far Cry 3, aber ich finde die Aktion einfach super geil. Ich bin gerade dabei, mir das runterzuladen. Ich kann auch gar nicht sagen, wie cool es ist, aber grundlegend ist es halt einfach Minecraft mit anderem Setting. Und das allein schon macht mir total Spaß. Also ich finde es total super eigentlich, wenn man in irgendeiner Form solche Sachen umsetzt. Das war damals auch schon bei Little Big Planet so das, was mich interessiert hat. Und wie das vor 2 Wochen schon mal der Fall war, da gab es ja auch wieder eine sehr schöne Sache. Da hat jemand Final Fantasy 7 komplett in Little Big Planet 2 nachgebaut. Das hat mich daran interessiert, andere Spiele, andere Szenarien in so einem Spiel umzusetzen. Minecraft eignet sich wunderbar dafür und ich finde die Aktion mega cool auf jeden Fall. Ja, das hört sich auf jeden Fall super cool an. Also, ich weiß auch nicht, ich bin jetzt auch kein Fan von Far Cry 3, aber wenn ich mir vorstelle, dass vielleicht in Zukunft vielleicht andere Entwickler oder Publisher da auch Kooperation mit Minecraft haben, also ich stelle mir gerade eine Final Fantasy Welt in Minecraft vor, fände ich ja ziemlich lustig. Also, fände ich super lustig, würde mich auch super interessieren, würde auch dafür auf jeden Fall wieder Minecraft mal wieder anschmeißen. Und, ja, definitiv, ja. Ja, weiß nicht, ist eine lustige Sache, finde ich gut, sollten sie öfter machen. Definitiv, sollten andere Leute auf jeden Fall nachmachen, also geht los, ladet euch fleißig die Mod runter, wenn ihr Minecraft habt, und schaut euch das mal an. Ich finde es auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole und gelungene Aktion, endlich mal wieder eine sehr schöne und nette Werbeaktion für alle umsonst und zugänglich, die Minecraft haben, logischerweise. Total klasse, sollten andere Leute sich mal eine Scheibe von abschneiden und ebenfalls so machen. Ich will demnächst definitiv dann irgendwelche coolen Aktionen zu den Spielen sehen, die dann jetzt demnächst noch rauskommen. Borderlands 2 ist jetzt schon ein bisschen zu spät, kann man gerne im Nachhinein noch machen, aber es gibt auch noch andere Spiele, die mich dann irgendwann interessieren werden. Assassin's Creed wäre auch spannend. Ein Appell an alle Publisher und Spielefirmen, macht das mal, finde ich gut. Ja, ich bin schon gespannt, wie Stroh im Minecraft-Universum aussieht. Oder der Lieber Faith. Ja, allerdings. Ein schöner Strohhaufen. Bestimmt cool. Ja, sehr gut. Ja, Joe, was hast du heute uns zu bieten? Ja, mein Tasty hat diesmal nichts mit einem Spiel an sich zu tun, weil ich hier im Moment in Belgien immer noch an E7 rumspiele und dementsprechend aber auch sonst nicht so viel anderes gespielt habe. Mein Tasty diesmal bezieht sich dann auf das Videospielmusik und zwar die Piano Collections von Nier Gestalt und Replicant. Leute werden vielleicht wissen, Nier war ein japanisches Rollenspiel für die Xbox 360 und die PS3, was unfassbar hässlich aussah, nicht so gutes Gameplay hatte, aber eines der besten Soundtracks, die es in dieser Konsolengeneration insgesamt gab. Sehr viele coole Tracks mit sehr vielen Vocal Tracks mit drauf, von Amy Evans eingesungen. Meiner Meinung nach einer der Highlights der letzten Jahre, was Soundtracks angeht, und davon gab es jetzt auch eine Piano Collections und da war ich am Anfang recht skeptisch, weil der Soundtrack ja doch sehr von den Vocal Parts gelebt hat, mehr oder weniger von dem getragen wurde, ob das denn funktionieren kann, völlig ohne Vocals, nur auf dem Piano, und ich muss sagen, es funktioniert. Diese Piano Collections sind eine der besten Piano Collections, die ich in den letzten Jahren gehört habe, vielleicht nur übertroffen von der Piano Collections von Final Fantasy X. Die Arrangements sind wunderbar aufgegangen, funktionieren wunderbar ohne die Vocals. Ich werde jetzt nicht näher auf die Tracks eingehen, damit sollen sich dann die Leute beschäftigen, die sich das dann auch anhören wollen, aber durchgehend sehr viele, vor allem auch sehr mutige Arrangements, darunter auch ein Track, der so aufgenommen wurde, als wäre es wirklich aus den 30er Jahren, mit Monotonspur, hin und wieder ein paar Tonartefakte. Am Anfang dachte ich, ist meine CD kaputt, aber das gehört dazu und passt auch zu dem ganzen Track, der nämlich zu den Maschinen, also zur Maschinenwelt, die man in Nier betritt, komponiert wurde. Und ich muss sagen, einer der besten Soundtrack-Käufe, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Also wer sich für Pianomusik interessiert, vielleicht den Nier-Soundtrack gehört hat und genossen hat, holt euch die Piano-Collections. Ist eine sehr gute Ergänzung zum gesamten Soundtrack. Cool. Ja, es klingt auf jeden Fall gut. Also ich habe es jetzt noch nicht gehört. Doch, du hast es gehört. Als wir... Echt? Als an dem Abend, als wir Siedler gespielt haben, habe ich das die ganze Zeit im Hintergrund laufen. Ah, echt? Ist ja lustig. Das kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber ja, gut, okay, dann habe ich es anscheinend doch schon gehört, unterbewusst. Ich glaube, dir hat's gefallen. Echt? Sehr gut. Ja, ich wollte jetzt sowieso sagen, so pauschal eigentlich, hat mir bislang eigentlich immer alles gefallen, was mir in der Richtung gezeigt hat. Von daher würde ich jetzt einfach mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das in diesem Fall auch wieder so ist und einfach mich deiner Meinung anschließen. Du klingst auf jeden Fall sehr begeistert, was für mich allein schon Qualitätsmerkmal genug sein sollte. Wo wir gerade dabei sind, man fragt in solchen Fällen einfach Freunde, von denen er weiß, die haben Ahnung und verlässt sich auf deren Meinung ein bisschen. Richtig. Tue ich in diesem Fall. Du solltest mehr JRPGs spielen. spielen. Tu es. Ja, mal gucken. Jetzt kommt ja mit Ghostlight vielleicht dann demnächst tatsächlich noch einiges an neuen Spielen, die ich dann ja damals mal verpasst habe oder immer mal spielen wollte. Dann haben wir natürlich noch einen Podcast-übergreifenden bzw. Tasty-übergreifende Empfehlung. Ganz eindeutig. Vor einiger Zeit wurden wir auf eine Verpflichtung aufmerksam gemacht, die wir eindeutig haben. Das gestehen wir hier auch ein. Ein paar Freunde von uns machen ebenfalls einen Podcast, einen schon wesentlich länger existierenden Podcast als wir, mit einem gänzlich anderen Thema, aber sehr, sehr unterhaltsam. Und zwar ist das die Humoralpathologie, humoralpathologie.de. Und die haben uns letztens, treu wie sie natürlich sind, empfohlen schon. Und anscheinend besteht da ein gesellschaftlicher Vertrag, dass man das definitiv so machen muss. Muss und wir wollen das? Wir natürlich, ja, wir kriegen keine schon. PS3 dafür. Wir kriegen keine PS3 dafür. Wir werden allgemein nicht groß bestochen dafür, zumindest außer mit einer Gegenempfehlung quasi. Aber wie gesagt, es besteht anscheinend ein gesellschaftlicher Vertrag, dass wir das definitiv tun müssen und dem kommen wir hier natürlich pflichtbewusst, wie wir sind, nach. Falls ihr euch dafür interessiert, das Ganze ist ein skeptischer Podcast, beschäftigt sich hauptsächlich mit Esoterik, mit anderen sehr lustigen verschwörungstheoretischen Dingen. Extrem unterhaltsam. Vom Prinzip her ist es einfach ein Haufen sehr lustiger Leute, die sich unterhaltsam unterhalten. Also so wie wir ungefähr, manchmal. So wie wir quasi, bloß, ja, die sind auch ein bisschen lustiger als wir, das muss man wahrscheinlich so zugeben. Wir sind seriöser dafür. Jeder hat so seine kleinen Pluspunkte. Unter Humoralpathologie auf jeden Fall erreichbar. Hört euch das an, like die auf jeden Fall, das können die immer gebrauchen. Die freuen sich definitiv drüber und wir freuen uns auch, weil wir jetzt unserer Pflicht nachgekommen sind. Und ich persönlich bin selbst auch großer Fan von dem Haufen da. Ist wirklich, wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ganz anderes Thema, aber naja, ihr könnt es euch ja mal anhören. Ich meine, muss ich ja nicht ausschließen, Videospielfan und Skeptiker. Nee, überhaupt nicht. Uns beiden, wir sind ja schon der Teil der Schnittmenge quasi. Richtig. Also, von daher passt das schon ganz gut. Ja, also dann würde ich sagen, sind wir damit auch am Ende angekommen von diesem Podcast. Wir freuen uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt und hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Die E-Mail-Adresse und die Facebook-Seite und alles andere kennt ihr mittlerweile. Wenn nicht, in der Beschreibung stehen sie nochmal drin. uncommontaste@gmail.com. Meldet euch bei uns und sagt und geigt uns eure Meinung. Und dann hören wir uns, würde ich sagen, ja, in 2 Wochen wieder wie immer. Genau. Ich verabschiede mich auch hier aus Belgien und wünsche euch noch schöne 2 Wochen. Ich hoffe, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Genau. Wird garantiert irgendwie klappen, wie immer. Mittlerweile finden sich immer mehr Leute ein. Tschüss.